Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Guten Abend. Schönen guten Tag, hallo. Ja, die Woche ist schon wieder rum mit den ganzen Feiertagen und dem ganzen Irrsinn dazwischen. Habe ich das gar nicht mitgekriegt, so schnell ging das. Ging relativ schnell. Ja, wollen wir einfach mitten in Medias Res gehen, oder was? Ja, ich Ja. habe schon eingeblendet. Und vorab, Genderismus ist keine Meinung. Das Genau, sondern zeigt ein mir an der Verbrechen. Puppe, wo die Unschuldsvermutung dich angefasst hat. Die Eisvornamen stehen fest. Eisvor. Ist das irgendwie Musik oder was? Eisvor? Eis. Ach, IC. Die gute Deutsche Bahn, die hat sich mit Hilfe der Bürger zusammengetan, um öffentlichkeitswirksam die neuen ICE4-Züge zu benennen. Und dabei konnte man einschicken, wie man denn den Zug so haben will, namentlich so. Und Fort China hat es getrollt und jetzt haben wir den ICE Hitler did Hermann nothing wrong. Göring oder was? Ach, fuck. Ja, der fährt Die bestimmt nach Polen, oder wie? eine der wichtigsten Marken in Deutschland ist der ICE. Die so historische und soziale Bandbreite der Namensvorschläge war beeindruckend. Ja, total. Und das wäre es jetzt. Geschwister Scholl, Marlene Dietrich, Hildegard Knef, Fritz Walter, Ludwig Erhard, Elisabeth von Thüringen. Okay. Adolf Kolbing. Okay, Kästner ist natürlich okay. Wer ist Marie Juchat? Kennst du ihn nicht? Sagt mir Shit, auch ich nichts. kenn ich nicht. Käthe Kollwitz, klar. Hannah Arendt, Margarete Steiff, Heinrich Heine. Der hatte noch keinen. Thomas Mann, Bertha Benz. Bertha Benz. Okay, Karl der Marx. am besten gefällt mir mit Abstand der vierte von unten. Der ist sehr wichtig. Der ICE Vico von Bülow, mit dem würde ich gern fahren. Also die Marie, das war eine Sozialreformerin und eine Frauenrechtlerin. Und Zu jetzt guckst du nochmal, wer damals. Hedwig Dohm ist. Hedwig Dohm. Aber es ist irgendwie, also bei den Frauen mussten sie offensichtlich wieder ein bisschen länger suchen, bis sie was gefunden haben, weil das ist ja jetzt auch nicht so richtig. Aber Hannah Arendt, okay. Käthe Kollwitz. Aber Hedwig Margarete Dohm. Steiff, warum benennen wir? Verstehe ich nicht. Hedwig Dohm war eine der ersten feministischen Theoretikerinnen, die geschlechtsspezifische Verhaltensweisen auf die kulturelle Prägung zurückführte, statt auf biologische Top. Determination. Super. So kommen wir jetzt zum Elefanten im Raum. Das Karl Marx. ist wahrscheinlich einer von diesen ICEs, die irgendwo getrennt werden. Das ist eine Kombination aus ICE Karl Marx und Hedwig Dohm. Deswegen stehen die auch untereinander wahrscheinlich. Aber der ICE Karl Marx darf denn ja auch keine erste Klasse haben, zum Beispiel. Theoretisch nicht, nee. Und am Bordrestaurant muss man lange Schlange stehen. Da muss man doch eh immer. Ich sag's dir, im Bordrestaurant kannst du dich kaum besaufen, Alter. Das dauert immer mega lang. Wenn ein bisschen was los Zuerst sind ist. die Leute in Köln ausgestiegen, aber ich nicht. Ich war ja kein Kölner. Steht dann immer in Bonhoeffer Zügen an der Wand. Bertha Benz war ein Autor. Ein Auto. Ja. Und ihr Mann war Karl Benz und sie war Ja, Autor. was hat sie denn? Steht in dem Artikel auch drin, ob sie irgendeinen Beitrag geleistet hat? Oder ist das wirklich nur so, Pesche wir müssen noch eine gewaschen. Frau nehmen? Das Patriarchat hat ihren Beitrag zum Automobil unter Verschluss gehalten. Und jetzt wird diese Verschlusssache endlich geöffnet durch hier die Benennung, Ich weißt finde es du? gut, dass hier steht, die Begründung der Namensanreicher waren zum Großteil gut recherchiert und überzeugend. Ich. Gelegentlich auch zum Schmunzeln, wahrscheinlich im Fall von der Gender-Theoretikerin. Tamara Danz, Frontfrau der Gruppe Silly. Leute, geht es eine Nummer kleiner noch? Vielleicht? Also, vielleicht irgendwie die Irene, die bei mir in der Kneipe an der Theke steht, weil die so schöne Biere Ja, zapfen aber hier wird kann. behauptet, Hedwig Dohm wäre eine Kämpferin für Frauenrechte. Michael Ende hätte ich jetzt auch nichts gegen gehabt, sag ich mal. Unvergessen bleibende Altkanzler wie Adenauer, Schmidt und Kohl. Oh. Albrecht Dürer. Oh, Albrecht Dürer. Was ist eigentlich mit Anne Frank passiert? War das nicht der große Aufreger? Ja, da stand ja hier auch drin. Ne? Ja, die fanden das geschmacklos. Ach, war dabei. Okay, hatte ich überlegt. War auch Deutsche Bahn und Deutsch. Und warum? Ich meine, wenn er nach Amsterdam fährt. Und hier steht auch deutsche historische Persönlichkeiten. Also meines Wissens nach, war die nicht Niederländerin? Nee, ich glaube, die ist nur in die Niederlande geflohen, oder? Weiß ich die nicht. War doch Deutsch-Jüdin. Okay. Und hat sich nur in den Niederlanden versteckt, irgendwie bei entfernten Verwandten oder irgendwie sowas, dachte ich. Ach so, ja dann. Ja, Frankfurt am Main. Ist okay. Geboren. Ja, YouTube muss ja erwachsen werden, und damit YouTube erwachsen wird und mal weniger Hassrede auf YouTube vorfindet, löscht man Dokumentationen von Verbrechen gegen die Menschlichkeit, damit wir dem Hass entgegentreten und solche Verbrechen weniger gut aufdecken können. Aus Gründen. Mich würde das freuen, wenn man das irgendwie besser organisieren würde, um vielleicht das Material Behörden zu übergeben oder so zur Ermittlung, aber was auch immer. Ja, hier hatten wir mal wieder eine Uni, wo man jemanden nicht einladen kann, weil Schneeflocken Probleme haben, sich eine Meinung anzuhören, die sie nicht mögen. Und es ich dachte, das gibt es nur in Amerika. Ja, das gibt's auch nur in Amerika. Die SJWs, die gibt's ja in Deutschland gar nicht. Die, weißt du, die heißen bei uns Grüne und sitzen auch in den öffentlichen Rechtlichen, in den Beiräten. Ja, vielleicht bald in der Bundesregierung. Ja. Oh, kann ja. Und wen wollte die Frau Schröter hier einladen? Oder war die Frau Schröter die Eingeladene? Oder? Es ging darum, dass die Ethnologin Susanne Schröter das nicht so toll fand, dass man den Rainer Wendt, den Polizeigewerkschafter, nicht eingeladen hat. Mhm. Und es ist nämlich immer so, dass wenn der Rainer Wendt auf eine Vorstellung, also irgendwohin eingeladen wird, danach die Uni, die wird dann, weiß ich, die implodiert und alle werden rechts, weil jemand, der in der Polizeigewerkschaft ist, das muss ja ein Krimineller sein, weißt du, aus der Sicht von der Antifa-Jugend auf dem Unicampus, weißt du? Also ich hätte auch ehrlich gesagt irgendwie noch was Umstritteneres erwartet, aber es ist wirklich nur Polizeigewerkschafter, so, keine Ahnung. Ja, passenderweise fährt bei mir gerade ein Polizeiauto vorbei. Ich weiß nicht, ob man das hört. Ja. Jupp, das hat man gehört, der hat auch bei dir genau angehalten. Also wenn es gleich klingelt sein, und du ja. Dann weg bist, wissen wir, worum es geht. Ja, also hat mich gefreut auf jeden Fall. Ihr seid gute Leute. Hervorragend. Der ICE Rainer Wendt wird also in nächster Zukunft nicht in Universitätsstädten halten, haben wir gelernt. Ja, und hier Roger Stone. Der wurde suspendiert von Twitter und will jetzt irgendwie privates Unternehmen verklagen, dort aufgenommen zu werden. Und keine Ahnung, ob das dann Erfolg hat oder nicht. Du kannst ja bei so einem Dienst wie Twitter auch von einer Monopolstellung irgendwie ein Stück weit ausgehen. Und anscheinend gibt es irgendwie so ein altes Gesetz, dass wenn irgendwer ein Monopol über irgendwas hat, er dir die Bedienung nicht absprechen kann. Aber ja, mal gucken, was da noch so rumkommt. Fände ich aber für solche Infrastrukturprojekte, wie sagen wir jetzt mal das Netz, nicht schlecht. Also das sind ja Sachen, die davon leben, dass alle dran teilhaben können. Warum sollte man bei den Marktführern nicht auch dann verlangen, dass die Leute das benutzen können? Also das macht schon auch Sinn. Also ich weiß nicht. Das Telefon nehmen sie dir ja auch nicht ab, wenn du da irgendwie und wie oft du das N-Wort benutzt, wird da nicht gezählt, sage ich jetzt mal. Ja. ich meine, es gibt ja oftmals einfach dieses pauschales Privatunternehmen, die können machen, was sie wollen. Und eigentlich mag ich das auch nicht, wenn man in die Privatwirtschaft eingreift, aber jetzt lass doch mal alle Neonazis weltweit sammeln und eine Kampagne machen, Twitter kaufen und jetzt allen Juden Twitter verbieten. Dann würden sich die Leute doch auch drüber aufregen, oder? Also ich weiß so, keine Ahnung. Also dieses, dass ein Geschäft immer auch das eigene Hausrecht hat, das hat ab einer bestimmten Größe halt auch manchmal keinen Vorrang mehr. Also ja, auf jeden Fall interessant, was da noch so kommen mag. So vom Roger Stone. Ja, der Hamid Abdel Samad wurde diese Woche auch gesperrt. Allerdings haben sie dann seinen Account auch wieder freigegeben, nachdem der Rechtsanwalt Herr Steinhöbel, heißt er, glaube ich, der hat sich da eingeschaltet und danach haben sie ihm seinen Account wieder freigeschaltet. Allerdings wollen sie jetzt auch noch eine Stellungnahme haben, warum denn der Twitter-Account von Herrn Abdel Samad überhaupt gesperrt wurde. Ich muss sagen, also jetzt selber zum Herrn Samad, ich finde es wunderbar, dass er wieder halt verfügbar ist öffentlich, aber er hat Kontakte, er hat sehr viele Bücher geschrieben, er ist in den Medien bekannt. Wenn das dir passiert, wenn du irgendwie 10 Leute hast oder so, die deinen Input auf Social Media, dann kommt da kein Star-Anwalt, der dich raushaut. Also ich finde es auf jeden Fall toll, dass es einmal da ist. Ich finde es klasse, dass da das geklappt hat mit der Öffentlichkeit einschreiten. Aber wenn du ein kleiner Fisch bist, dann ist Babbela. So. Also. Genau, das ist eigentlich auch das Hauptproblem bei der Sache. Und ich finde, da könnte man dann durchaus auch mal über Sanktionen nachdenken. Wenn es einfach so viele unberechtigte Sperrungen offensichtlich gibt nach Stichproben wie dieser. Sollte man dann Twitter nicht irgendwie auch zur Rechenschaft ziehen können, wenn dann ein einfacher Anruf von einem Rechtsanwalt genügt, um eine Sperre rückgängig zu machen? Weiß ich nicht. Ja, außerdem angeblich soll das ja auch durch das Netzwerkdurchsetzungsgesetz geregelt werden, dass halt auch quasi nichts gesperrt wird, was nicht gesperrt werden darf. Ja, es gibt ja auch kein Overblocking, Chris. Nö, gibt's noch nie. Gab's noch nie. Ich weiß gar nicht, haben wir was zum prominentesten Twitter-Sperrungsopfer der Woche auch irgendwie? Wer wäre das? Trump war ja irgendwie für ein paar Stunden gesperrt, falls es jemand nicht mitgekriegt hat. Irgendein Twitter-Mitarbeiter, der seinen letzten Tag hatte, so geht die Sage, hat ihn eigenmächtig gesperrt. Und Jack Dorsey hat sich dann anschließend im Endeffekt hat er gesagt, ja, war lustiger Spaß, warum auch nicht. Ne? Ja. Twitter, meine Damen und Herren, wenn ich es nicht so mögen würde für seine Funktionalität, dann ja. Ja. Danke übrigens an die Verrückten, die mir immer noch folgen. Ich habe die Woche die 2000er-Marke geknackt. Ich weiß auch nicht genau, was hier vorgeht. Hey. Ja. Ja, das hier ist der Bundesverband der liberalen Hochschulgruppen, also halt dieser Hochschulgruppierung von der FDP. Und die haben sich hier in diesem Tweet und ich glaube auch mit einer Stellungnahme auf der Homepage gegen Linksextremismus ausgesprochen. Also sie schreiben hier... Ja. Ja. Was meinst du? Ich wollte sagen, ja, aber das ist ja nichts Neues. In den Studentenparlamenten ist es ja eigentlich im Endeffekt sowieso so, dass der RDCS, also Ring Deutscher Christlicher Studenten und hier die Liberalen und so... Denen geht das ja schon seit 1968 im Endeffekt auf den Keks an den Unis, was da halt in den Hochschulparlamenten passiert. Weil die sind ja nun mal meistens stark linksorientiert, die Hochschulparlamente. Und dementsprechend gibt es halt auch diesen ganzen Scheiß, der da hinten und dran. Und an sich gibt es ja auch einen theoretisch einfachen Lifehack, wie man die Proteste unterbindet. Macht die Veranstaltung um 8 Uhr. Die ganzen linken Zecken, die abends feiern und rauchen und saufen, die stehen nicht um 8 auf. Es ist so. Ich weiß nicht, das Gegenteil. Ich distanziere mich. Ja, keine Ahnung. Das ist so die Lösung. Ja, aber... Also, Ich fand es auf jeden Fall gut, dass man das mal so hört. Also, weil, ja, wie wir gleich noch sehen werden, ich meine, ich kann das ja mal wegklappen. Hier geht es jetzt um Sondierungsgespräche für die Bundestagskoalition und das ist hier der Bereich Familie, Frauen, Senioren und Jugend. Mit Spannung erwartet halt eben und ja, also das Ergebnis ist ernüchternd. Ne? Also im Prinzip ist ja alles halt mit dabei, was in den letzten 4 Jahren halt auch schon Quatsch war. Also so Sachen wie, wo haben wir das hier? Also erstmal der Begriff Gleichstellung schon mal alleine als Maßstab für irgendwas. Und dann haben wir hier das Gemecker über Vollzeit und Teilzeit und Kram, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, mehr Frauen in Führungspositionen. Rückkehr auf Vollzeit, wie soll denn das organisiert werden? Das ist doch... Das Rückkehrrecht auf Vollzeit, das mag in einem großen Unternehmen irgendwie bewerkstelligen sein. Also stell dir einen kleineren Betrieb vor mit 20, 30 Leuten. Das ist ein Stück weit einfach realitätsfremd. So 3 Jahre eine Stelle freihalten, jemand Neues finden, den man drauf einlernen kann und den dann gleich wieder abschließen, sobald die Person sich entscheidet, eventuell mal zurückzukommen oder nicht. So. Es ist die Frage der Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen, der Unterstützung von Gewalt betroffener Frauen. Menschen, es heißt Menschen, Jamaika. Ja. Und dann Steuerrecht, ökonomische Ungleichheit, also quasi Probleme für verheiratete Leute, ne, weil ja verheiratete Leute ja auch, ist ja so ein Riesenproblem, wenn verheiratete Leute irgendwie unterschiedlich verdienen, weil man ja in so einer Bedarfsgemeinschaft ja auch überhaupt nicht irgendwie sich das ganze Einkommen sowieso teilt und ja auch Frauen im Durchschnitt nicht mehr Kaufkraft haben, als sie Einkommen haben und so ein Kram. Die Frage der Senkung des Wahlalters auf 16 bei Wahlen zum Bundestag. Ja, wir haben auf jeden Fall über diese Sache, hier haben wir auch schon mal geredet, über die Kinderrechte im Grundgesetz. Da gibt es von uns auch ein Einzelvideo, trojanische Kinderrechte, dass es halt eben darauf hinauslaufen kann, dass es so eine Art von Beweislastumkehr gibt, dass quasi der Staat den Eltern nicht mehr nachweisen muss, dass die sich irgendwie falsch verhalten haben, wenn die Kinder da irgendwie aus der Familie genommen werden, sondern umgekehrt jetzt dann die Eltern quasi das nachweisen müssen, dass sie sich nicht falsch verhalten haben, weil der Staat dann, wenn das spezielle irgendwie Rechte sind, dann muss der die halt sich darum kümmern, dass diese Rechte da halt durchgesetzt werden. Ja, und Demokratieförderung und Radikalismusprävention, das ist halt dieser ganze Bereich hier, wie hieß es, Demokratie leben, ne? Also im Prinzip auch wieder so ein Müll. Und dann hier Antidiskriminierung, Aktionsplan gegen Homophobie. Und vor allen Dingen haben wir hier die sexuelle Orientierung als Grundrechtsding, also halt die Basics von Frau Bär quasi. Und das, was in Kanada über die letzten Jahre halt eben so da große Wellen geschlagen hat, das ist quasi hier jetzt auch so nach diesen Abstimmungen hier. Aber Moment mal, Alter? Dann müssen die Feministinnen aufhören, mich einen alten weißen Mann zu nennen. Weil das ist keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ja, aber... Aber die alten weißen Männer haben doch so viel Macht in der Gesellschaft. Was aber die Feministinnen sind doch die Guten, das weißt du doch. Jetzt die schäm dich was. Die Frage nach einer Reform des transsexuellen Gesetzes. Das hätte ich mir schon immer gewünscht. Also, es war mir total wichtig. Ja, das ist halt die Frage, was sie damit genau meinen, dem transsexuellen Gesetz, welcher Bereich sie da irgendwie stört. Also, das will ich jetzt mal nicht von vornherein verdammen, da gibt es sicherlich Sachen, aber wenn die da mit diesem Alltagstest und so, da gibt es auch genug Leute, die meinen, nee, das muss doch alles gar nicht und so, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber da kriege ich auf jeden Fall nicht so viel Pickel wie hier bei sowas halt, ne? Weil sobald das erstmal da irgendwie drin ist in Artikel 3 Grundgesetz, das ist ja gerade halt, ne, die Basics, dann halt die Basics, über die man sich nicht mehr unterhalten muss. So wie Frau Bär das da gesagt hat, wir haben da auch einen Stream zugemacht für die Leute, die uns noch nicht so lange schauen. Da ist das dann halt festgeschrieben, ne? Und dann kannst du halt jeden Müll da irgendwie dich immer drauf berufen und sagen, ja, das steht aber im Grundgesetz, steht aber im Grundgesetz, steht aber im Grundgesetz. Ja, die FDP Ja. hätte ich mehr erwartet irgendwie. Ja, und jetzt geht es nochmal eine Ecke runter. Das ist das Strategiepapier zur Erneuerung der FDP von den jungen Liberalen Niedersachsen. Einer Gruppierung, der ich nicht angehöre, obwohl ich es könnte. Ja, die haben hier jetzt gestern dieses Projekt 2022, eine neue FDP für ein neues Niedersachsen, hier Antrag verabschiedet, wo ich auch die Leute, die mich bei denen wir bei Twitter folgen, vielleicht schon gesehen haben, dass ich hier so einen Auszug draus da schon vertwittert habe, nämlich hier diesen, na, wo war es hier? Genau, die Freien Demokraten müssen weiblicher werden. Wir können nicht damit Hervorragend. zufrieden sein, dass Frauen in unserer Mitgliedsstruktur, unseren Gremien, unseren Fraktionen so stark unterrepräsentiert sind. Der FDP-Landesvorstand muss ernsthafte Maßnahmen erarbeiten, wie der Anteil weiblicher Mitglieder verbessert werden kann und regelmäßig verbindlich den Erfolg dieser Maßnahmen evaluieren. Gelingt den Freien Demokraten hier keine Besserung, werden wir unsere Glaubwürdigkeit als Anwälte für Gleichberechtigung und gegen Diskriminierung verlieren. Ich wäre dafür, dass man Frauen zwingt, wenn sie sich ein Kochbuch oder ein Liebesroman kaufen, dass sie auch ein Politikbuch kaufen müssen. Und dann kriegen die nach einer Weile automatisch Interesse auch an Parteien und den Parteien mitzumischen. Und Ja, bisher oder scheitert es an Interessen. So, du. irgendwie könnte man ja auch einfach wie beim Schöffen, ne, dass du sagst, okay, es werden dann von 1000 Frauen 10 ausgesucht, die müssen dann der Partei beitreten. Weil ich meine, es sieht ja hübsch aus, wenn mehr vertreten ist. Und jeder findet ja Diversität toll. Deswegen sollten wir die Frauen langsam anfangen zu zwingen. Also dafür, für das richtige und wichtige Ziel der Gleichberechtigung sollten die Frauen dann auch mal einstehen und Politik machen müssen. Also, weißt du, dann Und kommt wer die es nicht Polizei bei dir macht, vorbei, nimmt kommt dich in den mit. Schulturm. Und dann muss hier Gemeinderatssitzung, muss sich reinsetzen. Nichts mit auf der Couch sitzen oder unbezahlte Pflegearbeit leisten. Nein, du musst direkt in den Gemeinderat. Musst du. Wirst du dann gezwungen. Fände ich gut. Aus Gründen. Weil noch mehr Gründe. Also ich habe das letzte Woche auch schon mal gesagt, aber es ist halt so, dass von den Büchern, die gekauft werden, das Verhältnis, wie oft Frauen sich Politikbücher kaufen und Männer sich Politikbücher kaufen, dass dieses Verhältnis in etwa in der Politik wiedergespiegelt wird. Manchmal ist es 1, 2% mehr oder weniger, aber es ist in etwa so, dass die Frauen genauso repräsentiert sind, wie oft sie sich statistisch denn politische Bücher kaufen. Das ist Ja, dann aber die das, ich Inverse. meine, im nächsten Absatz steht dann dasselbe, was da über Frauen steht, im Endeffekt noch über junge Menschen. Das ist alles heiße Luft. Das ist alles keine Politik. Das ist Nabelschau. Das ist irgendwie, wir wollen ein Klima schaffen, in dem es für junge Menschen attraktiv ist. Nee, ihr sollt Politik machen. Ja, Also, naja, das. aber ich meine, in dem anderen steht ja wenigstens jetzt nicht drin, das muss irgendwie evaluiert werden und so nach dem Motto, auf Teufel komm raus, irgendwie müssen wir da irgendwelche Zahlen erreichen oder so. Also ich sehe das eigentlich nicht zu vergleichen. Und dass jetzt so eine Gruppierung ja, sich das irgendwie wünscht, kann ich auch noch nachvollziehen. Aber halt dieses weiblicher werden Ding und schon allein das Wording ist ja auch wieder so ein, na, Und also wenn die halt so klingen wie andere Parteien, irgendwelche sozialistischen Parteien, da kriege ich echt Pickel, ne? aber Und die haben doch auch schon ein blaues Auge nach der Nummer mit der Koch Merin gehabt, wo es auch so, oh, eine Frau, toll, die müssen wir hochloben, da müssen wir Ämter geben und am Ende ist sie einfach geplatzt, ja. weil sie nie da war und bei ihrer Studienarbeit da beschissen hat. Ob die nie da war, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall, ja. Doch, gab es doch auch einen Skandal darum, dass sie halt nur das Nötigste an Parlamentssitzungen im Europaparlament mitgemacht hat. Ja, und dann solche Sachen, da kriege ich ja auch immer so ein bisschen Anfälle der Truhen der demokratischen Debatte. Ja, also im Endeffekt würde es mich ja schon freuen, wenn wir überhaupt Debatten führen über diese ganzen Sachen und es nicht immer nur irgendwie so in Selbstverständlichkeiten irgendwie ausartet. Ich wollte gerade fragen, welche demokratische Debatte in den Ja. letzten 4 oder 5 Jahren meint er denn? Ich finde es immer lustig, wenn ich sowas lese wie der Ton der Ja. demokratischen Debatte oder Debattenkultur, höre ich immer so, es ist nervig, wenn die Arbeiterklasse den Mund aufmacht. So, weil das ist im Grunde das, was da gesagt wird. So, ich, keine Ahnung. So, ist nervig, wenn der Pöbel spricht. So, muss der denn auch noch den Mund aufmachen? Das ist so, was da für mich jedes Mal mitschwingt. So. So, ich will auch nicht komplett ungesittete Sitten, aber das ist irgendwie jedes Mal das, was ich da höre. So, ich weiß auch nicht. So. Also, es ist so viel kuscheliger in unseren Parlamenten geworden seit den 70er, 80er Jahren. Ja. So, dass ich gar nicht mehr richtig gestritten habe. Ist doch Schnickschnack. Und hier unten dieses, nur wer sich selbst stets erneuert, kann auch unser Land erneuern. Ja, das ist... Der Dalai Lama jetzt in der FDP, oder was? Ja, das ist halt so komisches Sprech, ja. Ja. Ja, schon richtig. Und dann das beschweren sie sich. Das ist wie aus dem Esoterikbuch. Alle 7 Jahre erneuern sich alle deine Zellen und Parteimitglieder. Ja, du musst dich von Licht ernähren. Dann beschweren sie sich halt darüber auch, dass halt die FDP Niedersachsen gesagt hat, sie will nicht mit der SPD und mit den Grünen jetzt eine Regierung bilden, was ja rein rechnerisch möglich wäre. Und also ich kann es halt nachvollziehen, dass man sagt so, wir haben jetzt irgendwie 4 Jahre hier oder 5 Jahre fast die ganze Zeit uns darüber aufgeregt, was die jetzt hier machen. Und jetzt sind wir hier irgendwie die kleinste Kraft und sorgen dafür, dass das halt weitergeht. So, ne? Also es macht halt auch keinen Sinn. Das kann man auch den Leuten nicht verkaufen, denke ich. Und dieses Ganze mit von denen demokratisch Verantwortung übernehmen und so, das ist vielleicht für irgendwelche Leute interessant, die halt irgendwie im politischen System sind, aber es interessiert doch die Wähler nicht. Nö. Tut's auch nicht. Aber zumindest steht da kein Satz wie stärker für eine gemeinsame Zukunft eintreten. Weißt du? Steht da nicht, weiß ich nicht. Vielleicht. Keine Ahnung. Und der Social-Media-Wahlkampf der Freien Demokraten war mangelhaft, meine Damen und Herren. Aha. Interessant. Da steht doch bestimmt auch irgendwo so, dass wir zielführend voranbringen oder so. Bestimmt auch. Dabei kommt es nicht nur auf die Höhe des Social-Media-Budgets an. Alter, ihr habt es nicht verstanden, oder? Aber wurde nicht der Social Media Wahlkampf von der FDP international sogar gelobt? So, ich habe jetzt einen Artikel auf Politico, dass irgendwie die FDP das am besten hinbekommen. Ja, ich glaube, sie beziehen sich jetzt speziell auf den niedersächsischen Landtagswahlkampf, der sowieso so ein bisschen komisch war, dadurch, dass die Wahl halt vorgezogen war und das direkt nach der Bundestagswahl war. Hm. Also ich glaube nicht, dass sie jetzt den Lindner Thermomix Kram irgendwie meinen. Oh, aber auch sowas, der Professionalisierungsgrad in Partei und Fraktion muss stark verbessert werden. Nein, eben nicht. Den Leuten fehlen irgendwie Menschen, die normale Worte benutzen. Keine Apparatschicks, die sich aus dem Phrasenbuch der Politik jeden Tag einen neuen Kram zusammenstellen. Professionalisierung, das ist auch so ein Buzzword, was ich bei den Piraten früher auch allnaslang gehört habe. Ja, wahrscheinlich von den Leuten, die sich erhoffen, in irgendwelche Ämter zu kommen und sich selber für professionell halten. Ja, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall hieß es halt die ganze Zeit irgendwie, ja, wir müssen professioneller werden. Ferner müssen die Veranstaltungen von Partei und Fraktion irgendwie professionell organisiert und medial begleitet werden. Ja, ja. Ja, keine Ahnung, ich weiß noch nicht, ob das fehlt. Also zum Beispiel jetzt bei diesem Kongress hier waren, glaube ich, auch Leute von der DPA da oder so, hatte ich gesehen. Also ist ja jetzt nicht so, dass das nicht medial begleitet wäre, was sowas bedeutet. Ja. Jetzt aber mal genug FDP, ja. Mir wird ganz schwummrig. Ja, Arte, das gemeinsame Projekt von Frankreich und Deutschland im Fernsehen, hat einen Themenabend zur sexuellen Belästigung veranstaltet. Ich meine, wir können den Anfang, wir schauen einfach mal rein, wie die beiden Damen vorgestellt werden, wie das Thema angerissen wird, so ein paar Minuten und dann ist das auch gut, glaube ich. Wir müssen nicht die ganzen 20 Minuten gucken, aber allein wie das Thema eingeleitet wird auch wieder. Musik. Frauen sind ein dunkler Kontinent, sagte Sigmund Freud und ließ vermuten, dass auch er, der Seelenforscher, aus ihnen nicht schlau werde. Frauen hingegen können problemlos aufzählen, welche Gewalt Männer ihnen im Laufe der Geschichte angetan haben und noch immer antun. Oh, in der eigenen Familie oder von Verrückten, oft im Namen Gottes, werden sie angegriffen, vergewaltigt, getötet. Ganz zu schweigen von Gleichberechtigung. Frauen verdienen noch immer weniger als Männer. Die westliche Gesellschaft unterstützt die Verbote im Koran, doch sie schließen im Land. Die Frauenbewegung hat ab den 1960ern... Warum sagt der Beitrag, die Musik, das bin ich mit der kleinsten Violine der Welt, der im Hintergrund ein trauriges Lied fiel. Ich meine, die spielen Bilder von voll verschleierten Frauen ein und sagen, die westliche Welt muss immer noch mehr tun. What the fuck? Halten die da gerade Plakate hoch, wo Milch draufsteht? Das I ist gerade... gerade pinkeln, ja. Mein Gender Wage Gap, Alter, ohne Spaß, Alter. Die Tage wurde in Stuttgart gesammelt. Einer Doch verurteilt, der hat drei Frauen und eine davon hat er vergewaltigt. Und dann kommt wieder Gender Wage Gap, Alter. Erfundene statistische Tricksereien und MeToo. Alter Schwede. Welchen Effekt hatte dies auf die Zukunft? An amerikanischen Unis werden Männer für einen Blick zu viel verklagt. Die Professorin und Essayistin Laura Kipnis prangert eine sexuelle Paranoia an. Das jüngste Buch der Feministin schlägt Wellen. Anne Wizorek hat nach den sexuellen Übergriffen in der Silvesternacht 2016 in Köln, die Flüchtlingen angelastet wurden, einen Hashtag geschaffen, der großen Anklang fand. Die Bloggerin erinnert daran, dass man zwischen Rassismus und Sexismus unterscheiden sollte. Doch der Alltagsmachismo sollte permanent und überall angeprangert werden. Internet ist dafür ein gutes Mittel. Persönlichkeiten, die an die Öffentlichkeit gehen, ebenfalls. Das Mittel der Wahl ist, Alter, vermutlich eine Frage der Generation. Das sind alles Millionäre, doch betroffen sind alle Frauen. Die da zeigt, ihr Arschgeigen. Alles hochgradig privilegierte Künstler, in Anführungsstrichen. Was wollt ihr mir gerade erzählen? Dass Beyoncé große Probleme mit dem Leben hat oder was? Ja, oder hier die Watson oder irgendwer. Doch, Emma Watson, die war doch auch auf der hier Coaching-Couch vom Weinstein. So. Die hat's schwer, was die schon mal mitmachen muss. Nur damit sie im Film mitspielen. Die leiden. Gegen einen Philosophieprofessor namens Peter Ludlow, der zu meiner Uni gehörte, wurde ein Verfahren wegen sexuellen Fehlverhaltens eingeleitet. Es drohte ihm eine Entlassung. Er hat mich gebeten, ihn bei seiner Anhörung im Disziplinarverfahren als Kollegin zu unterstützen und zu begleiten. Je mehr ich mich mit dem Fall beschäftigte, desto mehr empfand ich das, was ihm zur Last gelegt wurde, als problematisch, als erfunden. Und bestimmte Vorwürfe haben sich als unwahr herausgestellt, und da untertreibe ich noch. Ich habe alle Unterlagen zu diesem Fall gesammelt, und ich denke, dass Peter Ludlow zu Unrecht angeklagt wurde und seinen Job verloren hat. Das ist auf jeden Fall Unterdrückung, glaubt Frauen. Kann ich dazu nur sagen. Ja, und Gerichte sind nicht wichtig, um Wahrheit festzustellen. Total überbewertet. Ja. Es ist viel besser, wenn du jemanden nur beschuldigst und dann ein Mob kommt, genau, und sich der Sache annimmt. Ich wette, das ist auch echt eine geile Sendung jetzt natürlich. Also die Beiträge, die Frau Wizorek dazu zu leisten hat, die sind garantiert auf einer Höhe damit. Ist nicht mehr, ich bin die Anne, alles scheiße hier, aber ich mache Hashtags und dann ist alles gut. Guck mich an, ich bin ein wandelndes Kindchenschema, aber Frauen werden unterdrückt, keiner hilft mir. Der Blick von der Dame macht mir aber gerade schon ein bisschen Angst. Ja, der Thomas Fischer hat sich auch mal wieder gemeldet. Ein guter Thomas. Und was zu der ganzen MeToo-Sache hier geschrieben? Ein großer Tabubruch oder eine neue Hysterie? Also, Spoiler-Alarm, er hält es eher für eine Hysterie. Und er schildert halt so ein paar Beispiele davon, wie er auch irgendwie bedrängt wurde von irgendwelchen Leuten, also Frauen. Und ja. ist jetzt auch nicht so, dass man da groß sich drüber aufregen müsste auf lange Sicht. Und ja, Sexmob nach Frieden. er rechnet auch mal wieder mit den Änderungen vom Sexualstrafrecht ab. Sagt halt eben wieder, dass sich da jetzt überhaupt nichts, dass es ja so verkauft wurde als Paradigmenwechsel und so, wo alles neu wird. Aber im Endeffekt haben wir jetzt keinen Anstieg groß von den Fällen und so. Ja. Wie, du willst damit induzieren, dass es durch die Strafrechtsreform jetzt nicht zu mehr Verurteilung gekommen ist? Das ist ja ungeheuerlich. Tja. Wer hätte das nur vorhersehen können, dass irgendwie die Polizei jetzt zum Neujahr Kontrolle verloren hat, geltendes Recht, Gesetze nicht durchsetzen konnte und man dann in der Politik einfach so getan hat, als ob dieser Kontrollverlust ja dauerhaft wäre und man eine Reform braucht und dass das ja alles gar nicht strafbar gewesen ist. Es ist eher so eine Beruhigungspille gewesen, die man den Leuten hingeworfen hat, die sich dann denken, ah, da war ja gar nicht strafbar, das macht ja jetzt Sinn, dass die das machen. Da wichtig und richtig war Politikversagen. Ja, da haben die jetzt aber aufgeräumt, weißt du? Keine Ahnung. Ja. Kann das alles nicht mehr ernst nehmen, auch mit dem Weinstein, sorry. Gibt genügend Berichte, wo es heißt, ja, du wusstest das, wenn du zu ihm gegangen bist. Ja, du, wenn dir Erfolg so wichtig ist, dass du dich dahin hockst, ja, meine Güte. Es wird auch welche getroffen haben, die das nicht gewusst haben, aber der überwiegende Anteil hat halt irgendwie davon wahrscheinlich gewusst. So, ja, keine Ahnung. Du tust einen Und Deal eingehen, sozusagen in Anführungszeichen heißt ja immer Hollywood, da verlierst du deine Seele. Also du willst Erfolg so dringend, dass du alles machst. Und dann 10 Jahre später, nachdem du Geld dafür kassiert hast, deine Schönheit langsam schwindet, drehst dich um, gehst zu den Medien, sagst, ah, oh, da, das war Unrecht. Ich habe dafür kein Verständnis, sorry. Dann boykottier das von Anfang an, hab Prinzipien oder irgendwas. Ich will den Weinstein auch nicht verteidigen, das ist auch assi verhalten, aber trotzdem muss ich auch sagen, Leute, ihr habt euch da alle nicht mit Ruhm bekleckert. Das ist einfach so, keine Ahnung, Prinzipien. So. Die zu haben, ist schon durchaus wichtig. So. also, Sie haben ja gesagt, dass der Löwe hungrig ist und dass der durchaus auch einen Menschen anfallen würde. Aber ich kletter jetzt trotzdem mal in das Gehege. Mein Nachlassverwalter ruft Sie dann wegen der Klage an. Ja, so nach dem Motto. So. Ja. Ich finde halt auch einen ganz schlimmen Aspekt, finde ich, dass momentan halt eine regelrechte Hexenjagd betrieben wird. Jeden Tag ist jemand anders dran. Aber was so ein bisschen verloren geht, ist, dass das alles nur Vorwürfe sind. Ja? Ja. Auch wieder ohne irgendwelche Arschlöcher verteidigen zu wollen. Wenn Harvey Weinstein wirklich all die Sachen gemacht hat, dann ist er ein ekliger, ein Arschloch. Halt, auch ihm muss das alles erst bewiesen werden. Und so muss das selbst den Leuten, die bei Vice oder Guardian rausfliegen, muss es erst bewiesen werden, wenn sie es nicht selber zugeben. Ja. Ganz einfach. Und diese Hexenjagd-Mentalität, wenn dann im Spiegel so Artikel erscheinen, wie dürfen wir jetzt noch Filme von Woody Allen gucken und von was weiß ich wem? Filme Kevin von Harvey Spacey. Weinstein stand da. Ich weiß gar nicht, ob der jemals Regie geführt hat oder gilt jetzt auch schon. Wenn der Produzent irgendwie die Kohle für den Film beschafft hat und der irgendwie dann müsste, aber das Problem ist, dass das zentrale Problem ist, meiner Meinung nach, das habe ich gestern auch schon mal getwittert, dass nach den Maßstäben dieser Leute sind alle Künstler der Vergangenheit in irgendeiner Form irgendwas schuldig. Der eine war ein Rassist, der nächste war ein Frauenfeind, der übernächste hat irgendwie gesagt, er mag Schwule nicht. Du kannst unsere gesamte Kunst und Literaturgeschichte und Filmgeschichte ausradieren, wenn du das willst, mit diesen Sachen. Ja? Dann darf der nicht mehr gespielt werden. Brecht zum Beispiel. Brecht war ein übler Frauenheld. Ja? Ja, der Darf nicht muss mehr schlimm gespielt sein, werden. ist dann, Ja? Und weißt so weiter und so fort. Was willst du machen? Hitchcock ist den Damen hinterhergestiegen. Ja, Vertigo wird nicht mehr im Fernsehen gezeigt, oder was? Ach Gott, was ein Irrsinn. Das Ding ist halt, wenn es dann irgendwann zu Anschuldigungen an Politiker kommt, das ist dann ein feministischer Putsch. Weißt du? Oder nur mit Anschuldigung irgendwie. Ja, hier Hannelore Elsen oder eine meinte es ja auch in ihrem Kommentar. Ja, sorry, man weiß, wer hier, wo du halt mit ihm schlafen musst, um Erfolg zu haben. Und man kann die Leute auch einfach umgehen und ihr sei sowas nie passiert, weil sie einfach den Leuten zugehört hat, wenn sie zu ihr meinten, da musst du den halt poppen, wenn du Erfolg haben willst. Und deswegen ist da dann auch nichts passiert. So, wow. Jetzt. Aber die Frau Elsner ist allgemein eine von den wenigen Damen irgendwie, die es schafft, in Würde als Schauspielerin alt zu werden. Und mit einem gewissen Charme und einer gewissen ja, auch Schleue einfach, die man bei vielen anderen Hohlköpfen mit gestrafften irgendwie Gesichtern vermisst. Auf jeden Fall hat mich das da glücklich gestimmt, ihren Beitrag zu lesen. Und als ich gesehen habe, dass Selma Malknecht mal oh was Gott, Selma Malknecht. Ja, wusste ich einfach, dass für unsere neueren Zuschauer, Selma Malknecht, wir haben da schon mal einen Ausschnitt. Die Stunde der Sexistinnen war mal so ein Beitrag von ihr hier auch bei Telepolis. Und ja, müsst ihr auf unserem Kanal mal die Stunde der Sexistinnen gucken. Da haben wir uns auf jeden Fall sehr drüber amüsiert, über den Humbug. Und dann hat sie zu Halloween was Neues. Vielleicht trollt die uns. Guck mal, zu Halloween. Ja? Wobei ich den Beitrag nicht ganz so gut fand wie den das letzte Mal. Also ich hatte mich zu viel gefreut. Also es ging darum, dass der Kampf gegen den Sexismus kein weibliches Monopol ist, dass wir alle gegen Sexismus kämpfen müssen und dass manche jetzt auch MeToo schreiben und die gar keine echten Hardcore-Feministinnen sind und dass es dann Nutten sind, die nackt unter ihren Kleidern sind. Und ja, so irgendwie. Aber irgendwie komme ich bei ihrer Logik nicht ganz so dahinter. So zu sehr irgendwie emotionale Buzzword-Geschichten. So. Also dieses ist es geil, ein Opfer zu sein, soll wahrscheinlich wieder so nach dem Motto, ist es offensichtlich nicht, aber irgendwelche Leute unterstellen das jetzt denen, die genau jetzt irgendwie das twittern wahrscheinlich. Genau. Victim Blaming und tralalalala, so. Me too, I was catcalled once. Weißt du, von einem Obdachlosen, der seit 10 Jahren auf der Straße lebt, der besoffen ist und jetzt bin ich beunruhigt. Ah, apropos feministischer Putsch. Ja, Sexskandal in Großbritannien, irgendwie sollen es 40 Leute sein. Hm. Ja, ich hab heute das Video von Goodfella gesehen, von dem YouTuber Goodfella, wo er so ein paar von diesen Sachen da vorgelesen hat, halt, was den Leuten vorgeworfen wird. Und das ist total banales Zeug. Also irgendwas, auch wieder so Kram, wo man es nicht genau einschätzen kann, wo halt so Worte benutzt werden, die halt so vage sind, dass man nicht weiß, was da genau passiert ist. Also irgendwie einer kann seine Hände nicht bei sich behalten oder so, oder was auch immer das dann halt bedeuten soll. Oder ja, heißt das, hat mich hat mir zwischen die Beine gefasst oder hat mich an der Schulter berührt, ja. Und ich fand's creepy. So, ja, genau, weil ich so finde, da ist immer noch so eine Abstufung. Ja. Aber vielleicht. Ja, eben, und das ist halt das Ding, ne? Also wenn das so eindeutig wäre, dann muss man das halt auch eindeutig benennen, ne? Und es macht halt keinen Sinn. Also es ist schon ziemlich entlarvend halt, dass halt so eine vage Sprache da irgendwie benutzt wird, damit man dann halt jeder das so in seinem Kopf dann selber füllen kann, irgendwie mit dem Schlimmsten irgendwie. Und ja, und dann gab es dann so Sachen wie irgendeine Mitarbeiterin sollte irgendwie Sexspielzeug kaufen oder so, aber das war halt auch wieder so vage formuliert, dass man jetzt nicht weiß irgendwie, ob da jetzt einer so gesagt hat, so ja hier, ich schaff's nicht zeitlich mehr, kannst du mir mal was besorgen irgendwie, ne? Oder ob das jetzt bedeutet, irgendwie kauf das mal, damit wir das irgendwie benutzen können oder so. Hm. Ne? Also auch wieder so Grenzfälle halt, wo man sich denkt, ob das jetzt einfach nur halt eben ja schon nicht was ist, was man vielleicht jeden Tag macht, aber wo wir jetzt auch diese sexuelle Belästigung halt auch rein interpretiert ist, die dann nicht notwendigerweise halt drin sein muss. Ne? Also. Ja. Deswegen bei mir ist es halt, wenn ich so Anschuldigungen höre, dann denke ich mir jedes Mal so, ohne Gerichtsurteil glaube ich eher, dass du im Rampenlicht stehen möchtest. Das mag herzlos sein, aber es ist so, also weiß ich nicht. Hm. Ich nehme das schon ein Stück weit für ernst, aber ich denke mir jedes Mal, Leute, wieso nicht zur Polizei gehen, sondern zur Presse? Das macht für mich keinen Sinn. Wenn ich ein Problem habe mit einem Mitbürger, dann denke ich nicht zuerst an die Presse, sondern an die Polizei. So, ich verstehe es nicht. Auch mit dem Weinstein. Der hat das seit 2 Jahrzehnten gemacht. Meine Fresse, keiner von euch hatte die Eier, irgendwas zu unternehmen. Für so viele Jahre. Keiner hat es geschissen bekommen. Bravo. Echt bravo. Ja, mögliches Fehlverhalten klingt natürlich auch super. Total eindeutig. Das sind feministische Putsche. Weißt du? Hier, das meinte ich vorhin so. Weißt du? Hier, da bräuchte man Aufschrei oder MeToo. So. Aber da will man sich ja jetzt nicht die Hände schmutzig machen. Das könnte ja rassistisch sein, wenn man jemanden vom IS blöd findet. Weißt du? Keine Ahnung. Er hat 3 Frauen. Eine davon hat er vergewaltigt. So. Naja, ich meine aber, wenn du den jetzt dann abschiebst und dann klagt er dagegen, dann musst du den zurückfliegen. Und, Ja, hier, der gute Kachelmann meinte, dass das verbreiteter ist und dass Männer das benutzen, um Leute auszubeuten, also Frauen. Ja, kann ich mir durchaus vorstellen, dass das verbreitet ist und dass Leute das benutzen, um Frauen auszubeuten, absolut. Dazu gehören aber immer 2. Weil die können ja schlecht mit der Knarre hinter denen stehen und sagen, jetzt hier, Mädchen, knie dich hin. Sondern die müssen ja schon sagen, also wenn du Bock hast, mitzuspielen, dann knie dich mal hier hin. Und dann kann das Mädchen immer noch sagen, ja, oder es kann sagen, nein. Verstehe ich. Geld. Und man will das Geld ja trotzdem haben, aber halt nicht. Also wenn ich jetzt irgendwo hinkomme und dann sagt mir einer, mach irgendwas, was du nicht machen willst, damit du den Job kriegst, dann sage ich, nee, es gibt noch mehr Jobs. Und wenn das irgendwie die Grundvoraussetzung für den Job sein sollte, in den ich gerne möchte, dann würde ich mir überlegen, ob das eine gute Wahl ist. Ja. Oh. Aber da willst du ja dann irgendwie Eigenverantwortung von Menschen haben und das geht doch gar nicht. Frauen haben sowas nicht. Frauen sind nur Opfer. Weißt du? Das ist das geistige Fehlschluss. Weißt du? Der Schlöndorff, der hat ja auch gesagt, dass zum Beispiel mit Dustin Hoffmann, der hat ja mit dem Tod eines Handlungsreisenden gedreht, und er hat gesagt, diese ganzen Geschichten, die da jetzt über Dustin Hoffmann erzählt haben, die kann er alle erklären, dass er die anzüglichen Witze die ganze Zeit und zu jedem gemacht hat und solche Sachen, dass er da keineswegs frauenfeindlich war, sondern dass er auch die Statisten gefragt hat, ob sie guten Sex hatten am Wochenende, wenn die montags gekommen sind und solche Sachen. Also und daraufhin hat dann die gute Frau Stokowski getweetet, sie wüsste ja schon, wer sich mal ficken kann mit einem Bild von Schlöndorff drunter. Und da habe ich mir auch gedacht, so ja, aber es ist dann nichts bewiesen. Und dann kommt ein Zeitzeuge und sagt, das war aber so und so und das war eigentlich relativ harmlos, was da gelaufen ist. Ja. Und Frau Stokowski weiß es aber besser und sagt ihm, er soll sich irgendwas einführen, aber... Das ist natürlich kein Sexismus, ne? Nee, und das ist überhaupt auch kein Hass nicht, ja. Oder sowas. Ja. Und hier haben wir eine Kunstausstellung, wo man einen Hintern abhängen muss auf Gründen von fortgeschrittenem Feminismus. So, weiß nicht. Ja. Gleichstellungsbeauftragte haben die Beschwerde bekommen, dass das Bild doch störend ist. Und das stört ja auch. Und weg damit. So. Ja, das ist doch echt. Künstlerin? Stand da Künstlerin? Hm. Ja. Ja, Anita war in Deutschland oder ist vielleicht sogar noch, vielleicht nutzt sie die Zeit ja für eine kleine Rundreise oder so. Uah. Stell dir vor, morgen gehst du aus dem Haus und sie begegnet dir. Uah. Ja, und sie hat uns die Weisheit mit Löffeln mitgebracht und die Weisheit mit Löffeln ist, objektiv gibt keine objektive Games-Kritik. Ja, das ich weiß auch schon genau, was danach gekommen ist. Irgendwas von wegen, wir leben nicht in einem Vakuum oder so. Insert Bullshit hier. Ne, das Problem ist ja auch gar nicht, ob es objektive Games-Kritik gibt. Das ist überhaupt nicht die Frage. Die Sache ist, dass Kritik meistens nicht 100% objektiv ist, dass aber der Kritiker danach streben sollte, eine möglichst objektive Beurteilung abzugeben, weil er diesen Artikel nicht schreibt, um sich einen drauf runterzuholen, wie scheiße er irgendwas findet, sondern weil er diesen Artikel für Menschen schreibt, die ihn lesen, um sich über Kunst oder irgendwas anderes zu informieren. Und da nutzt es nichts. Auf dem Spiegel war das ganz lustig, gab es die Tage irgendwie über irgend so eine komische Poetry-Slammerin, YouTuberin, Goes Musik. Und diese Frau hat sich da über die Frau echt 1,5 Seiten einen abgelästert und hat dafür einen ganzen Haufen bissige Kommentare gekriegt. So von wegen, sie soll doch, wenn sie keinen Bock hat auf die Musik, soll jemand anders die Kritik schreiben und niemand zwingt dich, das anzuhören und solche Sachen. Also kam mir alles sehr bekannt vor von den Argumenten her. Das Gleiche, was ihr die Leute gesagt haben. Vielleicht verstehen ja doch immer mehr Leute, dass man sich nicht von solchen Sprechpuppen da was ins Ohr labern lassen muss, Aber das geht ja mal gar nicht, Kritiker zu kritisieren. Das ist Vor allen Dingen ist die Frau unerhört. ja jetzt schon zur Künstlerin erhoben vom Play Festival und das ist politische Bildung gesponsert. Also, das kann nur stimmen. Deutscher Steuerzahler zahlt dafür. Ich finde es Das kann man nicht hervorragend. oft genug sagen. Wenn ihr Steuern zahlt und die zahlt ihr, weil ihr zahlt Mehrwertsteuer als Mindestes, dann habt ihr den Besuch von dieser Tante hier mitfinanziert. Ich Könnt ihr finde es euch irgendwie ein hervorragend. Zertifikat selber ausdrucken und an die Wand hängen? Play. Play, play, play. Ja, die kann auch spielen, die Anita. Doof spielen. Opfer spielen und so. Ich glaube, jetzt habe ich eins zu viel Hier zugemacht. ein Klassiker von der Casey Young. Oh, hast du wieder deine Klassiker ausgegraben? Ja, ich dachte mir, hin und wieder muss man alte Sachen schillen, die lesenswert sind. Ja, ich habe ja gestern auch mal wieder meinen Gamergate-Blog geschillt auf Twitter, weil mich in letzter Zeit immer mal wieder Leute fragen, was ist eigentlich mit diesem Gamergate? Ihr redet da immer drüber und so. Also zum Beispiel, wenn man den Namen Casey Young über einem Artikel über Gamergate sieht, dann kann man zum Beispiel schon mal davon ausgehen, dass man hier vernünftig informiert wird und nicht einen von den indoktrinierten Journals vor sich hat, die eh nur alle das Gleiche schreiben. Und wer auf Deutsch sich informieren will, Gamergate-Blog in einem Wort und dann .de. Da sind jede Menge Artikel. Da könnt ihr euch einen Überblick verschaffen. Oder ihr lest den Artikel, den wir hier gerade hatten, der ist ja dann in den Quellen verlinkt. Ja, Blade Runner. Hatten wir kurz drüber gesprochen, über das Anita-Ding, glaube ich. Aber ich habe dann ja nochmal einen Podcast mit dem Nerdcore gemacht zu dem Thema. Und das ist jetzt eine Antwort praktisch auf diesen Podcast. Und ich fand es wieder so bezeichnend, dass da wieder die gleichen Sachen erzählt werden wie immer. Ich scroll mal ein bisschen runter, da wo er dann irgendwie mit dem Ding anfängt. Es ist eine Frau, die dich kritisiert hat. Gib acht. Oh, eine Frau, Entschuldigung. Oh. Ja. Bla Jetzt. bla bla. Nur weil aufgezeigt wird, dass viele Videospiele einseitige und klischeehafte Frauenbilder bedienen, heißt es ja nicht, dass Spiele verboten gehören. Es heißt aber, dass man Spiele durchaus anders konzipieren kann. Entwarnung für Super Mario, Link und Co. Ihr dürft bleiben, aber eure Frauenbilder dürfen auch gerne entstaubt werden. Die Frage, und was ist mit dem Männerbild, verstehe ich aber nur bedingt, schließlich euer spezifisch, dass Frauenbild analysiert werden. Ja, das ist der Fehler unserer Meinung nach, übrigens, Ja, Anne. Das ist der Fehler. Und was hat das halt das? auch so wirklich geistig nicht zu Ende gedacht. Weißt du, die ganze Kritik an Repräsentation in jeglichen Medien, die geht in der Regel immer nur darum, wie Frauen dargestellt werden. Und ich will gar keine Männerkritik. Ich möchte nur herausstellen, dass die Kritikerinnen selber Sexistinnen sind, weil sie es nicht geschissen bekommen, sich das Maul auch über Männer zu zerreißen. Punkt. Also ich und der René von Oetker haben dann also versucht, stärkt sich hier René Pro und Markus Contra, Markus schreibt sich übrigens mit K, wie du es oben schon mal richtig gemacht hast, argumentiert, Das scheint ja erstmal nach einem Versuch der Ausgewogenheit zu klingen. Wenn aber der Fürsprecher, also René, die Aufnahme beginnt, mit dem er sich als Anwalt des Teufels bezeichnet und noch einmal betont, dass er das eigentlich nicht so sieht, entwertet er die Position schon, bevor die Sendung überhaupt begonnen hat. Nee, eben nicht. Wenn er, das ist sogar richtig und wichtig zu sagen, ich bin eigentlich nicht dieser Meinung, aber ich beziehe für diese Sendung speziell jetzt mal die Proposition, weil sonst verarschst du nämlich deinen Zuhörer. Ja, es kann ja auch sein, dass deine Proposition hier und da einfach Lücken hat. Und dann ist es durchaus gut und richtig wichtig, am Anfang zu wissen, dass die Person, die jetzt Fürsprecher ist, vielleicht nicht den perfekten Job macht, wie jetzt jemand, der auch komplett davon überzeugt ist. Ist bei der Informationsaufnahme durchaus wichtig. So. Mein Grundproblem ist oft gefallen, dass jetzt Augen verdreht werden. Ja, das habe ich. Weil abgedroschen ist, unterhalten sich zwei Männer über Kritik an Frauenbildern. Du, die zwei Männer hatten die Idee, darüber einen Podcast zu machen und deswegen haben die den gemacht. Und wer bist du, dass du dich da einmischst und mir erzählst, dass wir das nicht dürfen? Das ist völlig lächerlich. Das finde ich. Vielleicht kann man auch mal eine Frau einladen. Ja, nee, wir hatten einfach Bock, das zu zweit zu machen, so als Streitgespräch, einer pro, einer contra, weißt du? Also sag doch einfach, dass du an dem Tag genderfluid warst und eine Frau warst. Ja, könnte ich auch machen. Weißt du, du machst ein Statement auf Twitter heute, weißt du, und dann, weißt du. So, und die Arme hat durch meine Argumentation leichten Hass verspürt. Ja. Ich möchte ja schließlich gehaltvoll argumentieren. Hass. Okay. Aber fangen wir mal von vorne an. Die Herren sprechen zuerst über Anita und sofort wird klar, dass Markus kein Fan von ihr ist. Das sagt er auch so. An sich ist das kein Problem. Darf er das? Ist das legal? Ich stimme ihr, wie gesagt, auch nicht bei allen zu. Er kritisiert, dass ihre Analyse als absolut hinstellt. Mich stört ja einfach, dass Markus Anita nur persönlich unsympathisch findet und deswegen an ihr herumkritisiert. Genau, es sind ihre Haare und du hast dich nicht mit ihren Argumenten auseinandergesetzt, weil die sind absolut glasklar. Er merkt als negativ an, dass sie nur eine clevere Geschäftsfrau ist. Ja, genau. Nur. Also, das Schlüsselwort in diesem Satz, Anne. Das Schlüsselwort. Ja, aber Geschäftsfrau. Ich glaube halt nicht, dass sie eine Aktivistin ist. Ich glaube, dass sie das nur für die Kohle macht. Was hat das aber sie macht's gut, was sie macht. Also ich finde das gerade, ich höre euch gerade hier zu, ja, und ich finde es wirklich sehr schlimm, wie ihr hier Frauen unterstellt, sie würden was falsch machen. Ja, also nein, das ist Sexismus. Das darf man nicht. Was ich damit sagen möchte ist, die beiden gehen schon sehr voreingenommen an das Video heran. Genauso wie du jetzt voreingenommen rangehen wirst, wahrscheinlich, wenn du den Namen Woody Allen hörst, als gute Feministin. So ist es bei mir bei Anita Sarkeesian. Ja, ist so. Also ich habe Anita Sarkeesian mal wieder eine Chance gegeben, mich mal irgendwie so zu begeistern von sich, aber nein, sie hat es wieder nicht geschafft. Ja, es ist halt echt schlimm, jemanden so irgendwie ernst zu nehmen, der sich selbst so total, ja, viel zu ernst nimmt und dabei nichts zu leisten hat, so. Ja, und dann die übliche Leier zuhören hilft. Die beiden haben die Kritik nicht ganz richtig verstanden, ja? Oder scheinen die nicht ganz richtig verstanden zu haben. Aber ist das nicht irgendwie das, was Männern unterstellt wird mit Mansplaining? So, aber das macht jetzt eine Frau? Ja, ist nur, wenn du über sie drüber redest. Ach so, ja, genau. Aber hier jetzt Leute auf ihr Geschlecht zu reduzieren und zu sagen, sie haben es fundamental nicht verstanden und jetzt muss es erstmal neu erklärt werden, so. So, nee, ach Mann, Alter, nee, Kopfschuss, ey. Ja, was mir besonders sauer aufstößt, ist, dass die beiden Kritik nicht ganz richtig verstanden zu haben scheinen. Sie unterhalten sich einen Großteil der Aufnahme darüber, wie Anita angeblich kritisiert, dass weibliche Androiden als Sexworker arbeiten. Das tut sie auch. Also, das ist so lächerlich. Allerdings tut sie das gar nicht. Ja. Sie sagt tatsächlich, you could argue that Blade Runner offers a valuable critique on how our culture oppresses women. Also, ja, Anita sagt das auch. Das ist unsere Kultur, dass das auch macht, ne? Also deswegen. Also Anita sagt das auch, unter anderem. Also das Zitat Frauen, inhaltlich Frauen selbst gesehen ist richtig. Halt, Frauen sind bei uns nur, in der Kultur halt auch so wie Androiden, die einfach ausgebeutet werden. Das ist halt so. Ne? Ich fand, in der Dystopie war alles viel zu negativ. Ich hatte Albträume, nachdem ich den Film geguckt habe. Die haben Frauen auch negativ dargestellt. Die Roboter müssen Arbeiten übernehmen, die auf die echte Menschen keinen Bock haben. Das ist auch eine intelligente Metapher auf Rassismus. In deinem Kopf ist es das. In deinem Kopf. Und da ist wieder dieses zentrale Problem. Manche von uns schauen einen Film, um sich eine Geschichte erzählen zu lassen. Ja. Und andere, um sich irgendwie die, keine Ahnung, die Augen aus dem Kopf zu interpretieren. Aber hast du nicht die Metapher verstanden, dass die Roboter für die Menschen in Asien stehen, die in Fabriken arbeiten müssen? Weißt du, das ist doch das ist, verstanden. Wenn du mir was erklären willst, dann könnte man sagen, der Film kritisiert Sklaverei oder die Unterdrückung der niederen Klassen. Da können wir aufeinander zukommen, aber ne, es gibt da schon so aber es hat nichts mit Rassismus zu tun. Doch. Es hat schon ein Element von Rassismus gegen eben, aber nicht als Rasse so von Schwarz und Weiß, sondern eher von Mensch und Androide. Also dass es da zum Beispiel diesen Kopf schief gibt, der halt die Androiden da so, quasi vergleichbar wie Schwarze früher von Leuten als Niggers bezeichnet wurden, so halt über Androide redet, ja. Aber das ist dann so eine so Techno-Social Justice mittlerweile. Es ist so, nein, ich saß vor dem Bildschirm und hab dann gesagt, so, das sind keine Menschen. Das echte Leben, weißt du? Ja. Ja, das sind keine Menschen, weißt du, das sind von Grund auf Androide, die aufgehört haben, das zu tun, was sie tun sollten, haben angefangen, eine Gefahr zu sein und deswegen müssen sie abgeschaltet werden, weigern sich und werden dann gewaltsam getötet. So, weißt du, so, wenn die müssen einfach ja, so... Ja, hast du so schon mal in Myanmar einen Aufstand von Arbeitern in den Kleiderfabriken gesehen, der von der Polizei niedergeschlagen worden ist? Das ist genau dasselbe, ich sag's dir. Das ist einfach, weißt du, genau dasselbe. So, es wäre mal interessant zu schauen, was wirklich eine Message wäre über Gewalt und Ausgrenzung auf Basis von so Herkunft und sowas, ne, wäre, wenn diese Androide schon fein nachgeben würden und die Autorität von Menschen anerkennen würden, und die dann da auf dem Boden zusammengekloppt werden würden, dann hätte man auch Sympathie damit, aber wenn die wegrennen, wenn die gefährlich sind, wenn die durch eine große Menge an Leuten rennen, um, andere Leute in Gefahr zu bringen, dann habe ich überhaupt keine Sympathie damit. Das ist mir scheißegal, Da kann man auch nicht sagen, es geht um Rassismus. So, komm. Mann, meine Fresse. Du tust Rassismus verteidigen. Ist dir das klar? Klar, ja, Alter, häng mich doch, Mann. Alter. Oh. Ach, ja, ne? Alter, Anita Sarkeesian, ey, bitte. Hat die hier eigentlich in dem Artikel schon irgendwie darüber geredet, wie Anita Sarkeesian so einen richtig krassen Schlag gegeben hat gegen Reddit? Kam das schon? Weil in dem Video, was Anita da gemacht hat, ist da irgendwie hier irgendwas mit voll eklige Leute und so. Und ja, Reddit, es geht hier nicht um euch, so. Sowas in der Art hat sie gesagt gehabt im Video. Das ist so fürchterlich, Alter, so. Oh, nee. Aber ja, sorry. So, weiter. Nach so viel Mansplaining kam der zweite Themenkomplex in Anitas Analyse an die Reihe. In Blade Runner bewegen wir uns durch die Straßen von L.A. und vor allem in der Unterschicht. Die Stadt ist ein Schmelztiegel der Kulturen, erinnert an eine übertriebene, erträumte Mischung aus Amerika und Japan. Dafür ist die Welt, die wir hier sehen, sehr weiß. Für eine Welt, die sich so düster und moralisch rückständig zeigt, würde man gerade in der Unterschicht eine vielfältigere Gesellschaft erwarten. Bei Markus' Kommentar zu diesem Punkt hat es mir dann endgültig die Fußnägel hochgerollt. Er spricht jegliche Grundlage für Kritik ab. Schließlich hatte ja Edward James Olmos, der mexikanische Abstammung ist, eine Sprecherrolle und hat nur dank dieses Films tolle Rollen bekommen. Die Konsequenz kann ja nur die Freiheit der Kunst beschneiden, weil arme Filmemacher gezwungen werden, nicht nur weiße Schauspieler zu besetzen. Wie verniedlichend sie das gezwungen werden. Die armen Filmemacher werden gezwungen. Ich finde das lächerlich. Du darfst überhaupt keinen Künstler zu irgendwas zwingen. Aber der Weinstein ist arm. Und das mit dem Olmos, da ging es darum, dass Anita gesagt hat, und die Minderheiten kriegen nur ganz kleine Rollen ab. Erstmal ist die Rolle von Edward James Olmos eine ziemlich zentrale, wenn auch nicht große Rolle. Und alles, was ich angemerkt habe, ist, dass er dank dieser Rolle, ja, danach eine Karriere hatte. Also, ergo, er mehr besetzt worden ist. Ergo, mehr Latinos in Filmen waren. Prozentual. Also, ja, das hat aber nicht gereicht, offensichtlich. Ja, du hast jegliche Grundlage für Kritik abgesprochen. Wie kannst du nur? Wirklich kritische Punkte an Anitas Analyse. Problem von Anitas Argumentation, die man eigentlich kritisieren sollte. Ich glaube, das Wort oberflächlich ist mehrmals gefallen in dem Gespräch. Sie analysiert sehr oberflächlich. Ja, ihre Videos sind sehr kurz und damit vereinfacht sie das Ganze oft sehr stark. Nee, nicht nur, okay? Man kann Sachen vereinfachen, ohne dabei wie ein totaler Depp auszusehen, okay? Der Film ist ja tatsächlich komplizierter, als er scheint, was mich aber in anderen ihren Videos mehr stört. Der Dystopie-Aspekt kommt zu kurz. Der Film zeigt eine düstere Zukunft, in der Menschen ihren Rassismus und Sexismus einfach auf Androide überfragen haben. Ja. Übertragen. Ich hab so ein Ding auf meinem Bildschirm. Ja. Aber die haben das doch gar nicht. Wer sagt denn, dass nicht noch Rassismus und Sexismus zwischen Menschen existiert? Wer sagt denn, dass es keinen Rassismus und Sexismus zwischen Androiden gibt? So, was ist damit? Was ist der Rassismus und Sexismus von Androiden zu Menschen? Das wäre auch mal interessant zu sehen. Aber kann man nicht auch eine Ebene aufmachen, dass man sagt, es geht gerade um den Unterschied zwischen Mensch und Android? Und ist es dann nicht auch spannend zu gucken, bis zu welchem Punkt willst du ihm Menschenrechte absprechen, wenn du den Unterschied nicht die Gleichförmigkeit nimmst? Ja, und sagst, es ist eine Maschine. Weil so würde ich es immer noch interpretieren. Am Ende ist es eine Maschine. Ja, aber das ist so, das kannst du eigentlich auch nur sagen, weil du so in der westlichen Welt aufgewachsen bist und die Sprache, die du verwendest und die Logik, die du verwendest, männlich konnotiert ist und deswegen ist es für dich leichter und es ist voll keine sexistische Beobachtung. Nein, hier, ich bin voll ernstzunehmende Feministin, Gender Studies, wuhu. Ja, das Fazit hier. Schade ist wirklich, dass das, was als ausgeglichene Kritik eines Videos angesetzt war, eher aus Whitewashing, Mansplaining und Gedisse gegen Anita Sarkeesian als Person besteht. Man hätte auch einen ernsthaften Versuch starten können, sich mit einem Science-Fiction-Klassiker und feministische Kritik dran auseinanderzusetzen. Aber gehaltlose Feminismus-Bashing ist eben einfacher. Ja klar, okay, also du gibst dir schon Anitas Rhetorik, ja, da du eben. Hörst ihr zu. Ich fasse das mal zusammen. Du kannst sagen, was du möchtest, aber du musst natürlich schon im Kern allem zustimmen. So, die Grundannahmen müssen halt die richtigen sein. So, ich würde sogar eigentlich eher dahin gehen und sagen, du, wenn dein Whitewashing, Mansplaining und Gedisse gegen Anita Sarkeesian schon so wirklich Gehalt hat, ja, dann macht's auch Sinn. Weißt du, Anita Sarkeesian präsentiert sich als Person. Sie präsentiert sich nicht über ihre Inhalte. Sie präsentiert sich als Person und jede Kritik gegen ihre Inhalte nimmt sie persönlich. Das heißt, da ist irgendwie so, die legt selbst keinen Wert auf sich, ja. So, was wollen die hier? Aber das habe ich öfters, also bei Frauen irgendwie erlebt, dass oftmals die Kritik an einer Aktion oder an einem Werk missverstanden wird mit einer grundlegenden Kritik an der Persönlichkeit. Also das fällt mir bei Frauen öfters auf, wie es bei Männern auffällt. Also sozusagen eine Distanz zu dem Gesagten zu haben, dass wenn ein Text auseinandergenommen wird, dass es nicht automatisch heißen muss, dass die Person furchtbar ist, sondern dass man einfach das Gesagte jetzt mal entkernt. Und ob man die Anita jetzt mag oder nicht, aber selbst in feministischen Kreisen ist sie nicht so hochgepriesen. Aber irgendwie ist es in den Medien immer so, dass sie wegen Gamergate-Belästigungsvorwürfen nie wirklich kritisiert wird. Und das ist halt, weiß nicht, gammlig, sag ich jetzt mal. Es riecht so irgendwie. Ich weiß nicht. Markus Richter schreibt, ich mag das Szenario, aber spielerisch komme ich überhaupt nicht rein. Hashtag Wolfenstein 2, Hashtag Disappointment. Wir sind mal wieder bei unseren New Games Journalisten in Deutschland angelangt und ich habe das ja eigentlich nur zur Erheiterung und zur Einleitung. Ich weiß nicht, ob Chris die Sachen zu Wolfenstein hintereinander gepackt hat, Aber ja, hier jammert wieder mal jemand, oh, das Balancing ist komisch, die Gegner sind immun gegen Handgranaten, wenn sie in einer Schmerzanimation sind. Oh, ist das schlecht. Bei mir geht's, aber ich finde es teilweise frustrierend schwer, auch wenn ich den Schwierigkeitsgrad runterstelle. Also offensichtlich ist es ein bisschen knackiger als sonst und die Herren haben irgendwie Schwierigkeiten damit. Natürlich kann man in einem U-Boot unbegrenzt Nachschubtruppen ordern. Es ist echt unglaublich. Also gefühlt habe ich seit 10 Jahren keinen Shooter mehr gespielt, der auf leicht nicht wortwörtlich ein Walking Simulator war, wo man ab und zu mal einen Knopf drücken muss. Ja. Ja. Die Speerspitze, die. Also wirklich Spiele, die immer noch einfach sind, obwohl du 2,5 Promille hast. Weißt du? Ja, aber weißt du, das ist so das Ding, ne? Die Spiele werden leichter und zugänglicher, daher werden Leute dümmer und weil sie keinen Druck haben, irgendwie besser zu sein. Und diese ganze Get-Good-Mentalität wird zu was voll Schlimmem. Ja? Gewalt gegen Nazis, muss sich Wolfenstein rechtfertigen? Antwort: Nein, okay, nein. Ja, aber da sind ein paar echte Perlen drin. Warte mal, ich muss hier mir den mal aufmachen, dass ich mal. Weil da war eine Sache drin, die ich unbedingt vorlesen wollte. Also der Herr Ziegner hat auch auf Twitter ein bisschen Reklame für den, so bin ich eigentlich auf den ganzen Scheiß gestiegen. Wo war es denn? Ah ja. Nach toll, das Archiv funktioniert nicht. Ich hatte irgendwo auch gelesen, dass irgendeiner von der Trump-Family an irgendeinem Studio beteiligt ist, was an Wolfenstein beteiligt ist, aber ich habe keine Ahnung. Ich bin dem nicht wirklich nachgegangen. Also ich habe das nicht verifiziert. Ah, oh, fuck, wo war denn dieser wunderbare Satz? Alright. Hier. Also Wolfenstein gibt es schon länger, bla bla bla bla bla. Was damals eine nette antifaschistische Fantasie war, wirkt gerade mal 3 Jahre später wie eine böse Vorahnung. So wie Blaskowitz, der in einer von Nazis beherrschten Nachkriegswelt erwacht, würde sich wohl auch heute jemand fühlen, der die letzten Monate verschlafen hat. Oh Gott, genau. Ja, genau. Und wo, in Deutschland stellen erstmals seit Kriegsende Rechtsextreme eine Fraktion im Bundestag, während in der ehemaligen Siegermacht USA autoritäre Politiker gewählt wurden, die von Grenzmauern fantasieren. In den Straßen marschieren offen Hitlergrüßende Clansmänner mit Fackeln wie einst bei den Pogromen. Die Realität hat die Fiktion eingeholt. Und dann scroll noch mal kurz da oben drüber das Bild, ja, weil es genau so, also ich finde das auch verblüffend, wie das passt, ja. Also so sieht es ja hier überall aus, ja? Genau so, ja? Oder hier, überall laufen Macs durch die Gegend und, ja, und ich mein, versuchen, auch, mich anzuzünden. Ja, ja, auf meinem Weg zur Uni, da wurde ich schon von 3 Nazi-Offizieren angefragt, wo meine Papiere sind, ja. Also diese beschissene Relativierung von der Nazi-Herrschaft und von Nazi und von dem ganzen Scheiß da außenrum, diese beschissene Relativierung wird euch so zentnerschwer auf die Füße fallen, wenn ihr das weiter so macht. Das wollt ihr nicht wissen, liebe. Dann sagen sie haben nur Artikel geschrieben, sie haben nur Journalismus befolgt, ja. So. Ja, wortwörtlich. Also ich habe auch jedes Mal bei so Artikeln, ich habe jedes Mal das Gefühl so, hey, ohne Spaß, du wärst auf jeden Fall nicht im Widerstand gewesen. Du hättest halt damals dann gegen Juden gehetzt, so, weil du schimpfst halt im Mainstream und du haust halt auf die Leute drauf ein, was halt genehm ist nach der Mehrheitsmeinung. Ich habe bei so Leuten nicht das Gefühl, dass die Teil des Widerstands gewesen wären. Ja, die wissen halt nur, dass es halt so die eine Opferseite gab, weil die auch dann die Opferseite war und das wurde als Information verbreitet. Aber du hast schon recht, wenn diese Information nicht da wäre, dann kann ich mir auch vorstellen, dass da Leute hier auch ganz groß mitmischen würden und antisemitische Gedanken verbreiten würden. So, ja klar. Ja. Dann labert hier was Marketing. Da wurde ja sehr so ein bisschen halt so links und edgy und Antifa gefahren von Bethesda, was ich cringeworthy fand, aber naja. If you are a Nazi, get the fuck out. Gemeint sind natürlich nicht Wehrmachtssoldaten, sondern die online erstarkte Neonazi-Bewegung. Die wiederum überschneidet sich auch mit der Verschwörungstheorie Gamergate und bringt den Diskurs direkt in eine Community, die sich sonst mit Händen und Füßen gegen Politik Games wäre. Wolfenstein ist so wenig subtil, dass ein defensives Keep Your Politics Out of Games einfach nicht mehr funktioniert. Fantastisch. Ja. Ja, man hat nicht mal versucht, Politics out of Games zu halten. Es ging einfach nur darum, dass man gerne wissen würde, ob das Spiel jetzt gut ist oder nicht und nicht instrumentalisiert werden sollte für politische Agendas als Games-Spieler, so, weil das schon lang genug angehalten hat. Eigentlich sind Gamer die marginalisierteste Gruppe überhaupt, weil sie schon seit Jahrzehnten die ganze Zeit die Esel sind, auf denen immer rumgeritten wird. Ne? Zuerst war es so, dass Gamer Satanisten sind, dann war es so, dass Gamer irgendwie hier Massenmörder sind und dann war es so, dass Gamer jetzt Sexisten sind und Rassisten sind und sich auf Discord treffen und mit der KKK zusammenarbeiten. So ein Scheiß, Mann. Oh, unmöglich, ey. Aber hier, was ist das denn jetzt hier, dieses Chapter 6? Violent Video Games, Rape Myth, Acceptance and Negative Attitudes Towards Women. Ich fände es wirklich sehr schön, wenn es irgendwie so eine Seite, eine Agentur gibt, der ich das schicken kann und dann rechnen die mir aus, wie viel Steuergeld für so einen Scheiß rausgeschmissen wird. Ich fände es einfach nur interessant. Ich würde dafür auch zahlen, einfach nur zu wissen, was an öffentlichen Geldern für sowas rausgehauen wird. Also ich finde es einfach nur interessant. So, du hast die Debatte von Medien und Gewalt ist wirklich schon sehr stark vorangeschritten, aber von irgendwo kommt eine Feministin her und go for it. Du spielst. Did you know, for instance, that there are now virtual communities on the internet? Like the popular Second Life. Von wann ist das? 2013 oder 2009, glaube ich. Aber selbst da war Second Life doch schon tot, oder? Ja. Ja. nicht nochmal. Mann, Alter, das ist so. Also ich will da von allem wegkommen, aber das Zeug will sich mir ins Gesicht schmieren. Das ist so unmöglich. Ja, das war eine Quelle, die Solanum eingereicht hatte. Ich habe es mir aber nicht durchgelesen und Solanum ist nicht da. Das habe ich zufällig einer gelesen. Da hatte einer mit einem Neonazi sich argumentativ auseinandergesetzt und war dabei, dem seine Argumente auseinanderzunehmen und dann hat Twitter die Person hier mit Sanktionen gesperrt. Und ja, wenn die Leute ihre Argumente nicht testen können, dann ist es schwierig, dass die aus ihrer Bubble rauskommen. Und in dem Artikel geht man halt darauf ein, dass es halt irgendwie nicht unbedingt klug ist, die Sachen einfach nur rauszulöschen, weil die Person ja weiterhin diese Meinung hat. Und wenn man sie denn nur den Scheiß halt raushauen lassen würde und man mit ihr halt argumentiert, dass man eher die Chance hat, dass halt irgendwie die Denkplatte wieder anfängt zu rattern und muss sich deradikalisieren. Oder das ist das, wo Leute von der Antifa dir sagen würden, die kann man nicht ändern. Aber da würde ich halt hingehen und sagen, ja, aber wenn man die Sachen löscht, dann verhindert man eine Meinungsbildung, okay? Und dann dreht man sich im Kreis. Das ist so ein Ding, was schon eher danach aussieht, als würden die Leute, die für Zensur sind, eigentlich sich schon eine tolle Lücke gefunden haben, wo sie immer ihren Job behalten können. Denn sie können immer wieder dasselbe löschen und die Leute machen immer wieder dieselben Fehler und sie werden immer wieder dasselbe löschen und so weiter. So, aber Aber da ist ja dann auch irgendwann die philosophische Frage, wäre es nicht besser, es stehen zu lassen, damit es halt seine Edginess verliert und ja, genau, das ist es ja halt, weißt du, dass man diskutiert entweder für sich selbst zur Bereicherung der eigenen Argumente, zur Verbesserung des Gegenübers und sich selbst im Gespräch zusammen oder halt für die Leute, die ringsrum sind und auf Social Media das mit beobachten können, die halt auf der Kippe stehen, weißt du? So, deswegen musst du mit Leuten argumentieren, die starke Überzeugung haben, egal in welche Richtung, also richtig so extreme Leute, und sagen, wo sie falsch liegen, damit Leute, die eher so mittig sind oder weniger extrem oder unentschlossen, ja, deine Gegenposition nachvollziehen können, weißt du, zumindest sehen. Und das geht nicht, indem man die extremen Sachen weglöscht. Das macht keinen Sinn. Das ist so, nee. Facebook. Oh nein, Feminist 40k. Nein. Nein. Das wurde uns gerade im Chat zugespielt. Oh je. Oh je. Oh je. Oh nee. Oh nee. We feel that there is a problem with misogyny within 40K and its community, both in local gaming environments and online. Many women have said that they love 40K, the game, the lore, the models, but are put off by the hostility they encounter. We feel that this should change for the better. Fucking Blödsinn. We want to speak up against the harassment and discrimination people encounter and try to create friendlier gaming environments. Alter. Oh, Jesus Christ. Oh, also, ich kann die Geschichte ja wieder mal erzählen. Ich habe 10 Jahre Vollzeit in so einem Laden gearbeitet, also nicht bei GW, sondern in einem Spieleladen. Ich habe davor 5 oder 6 Jahre aushilfsweise in einem anderen Laden gearbeitet, und wo wir den Kram verkauft haben. Und das Interesse von Frauen an Warhammer 40K ist so verschwindend gering gewesen über die ganze Zeitspanne von 15 Jahren. Da habe ich habe 10-mal so viele Frauen gesehen, die sich für Warhammer Fantasy interessiert haben. Aber gerade 40K ist nun mal eine Männerdomäne gewesen, immer schon durch die Optik der Figuren und all das. Und warum auch nicht? Ja, aber es wäre doch eine positive Veränderung, wenn man die weiblichen Modelle nicht sexualisieren würde. Ist ja scheißegal, dass du halt einfach schon alle Leute in diesem Scheißding da zusammenwirfst, unabhängig zu sexualisieren oder nicht. Und du hast da einfach fucking Leute, die jetzt einfach unmöglich wären. Boah, es geht doch um eine scheiß Power-Fantasy. Ja. Es ist nicht so, dass du jemanden normal trainiertes sehen möchtest, sondern irgendeinen Typ, der so große Muskeln hat, dass er sich wahrscheinlich nicht am Arsch kratzen kann. Ja. Und die Frauen haben viel zu große Becken und viel zu große Brüste. Ja, wow. Es ist eine Power-Fantasy. Meine Fresse. Also, begehen Sie ja hier Heresie. Sie schreiben, just because the Emperor failed before. Das würde Sie im Warhammer 40K-Universum alle zu einem qualvollen Tod auf irgendeinem Gefängnisplaneten verurteilen. Ja, weißt du, haben gerade den Imperator gelästert. Haben die halt echt einfach keine Ahnung von Warhammer 40K-Lore? Ich meine, es gibt da diese ganzen Gottheiten und Deitäten und natürlich kannst du ein neues Chapter aufmachen und so und neue Sachen halt dazu erfinden, aber wer wird dann damit spielen? Weißt du, wenn es nicht reinpasst, wenn es nicht gebalanced ist, wenn es überall einfach davon stinkt, dass es nur erfunden wurde, um eine Quote zu füllen, was soll der Scheiß? Also wir hatten damals die Pink Panther Space Marines entwickelt, die sich nur bewegen, nee, die durften sich 2 Zoll weiter bewegen, solange der Spieler, der sie gespielt hat, nur in Reimen gesprochen hat. Nice. Ed Politik und Liebe schreibt, würde mich mal interessieren, wie viele Spieler das auch so wahrnehmen und nicht nur als grandiosen Shooter mit perfektem Gameplay. Also, es geht jetzt wieder um Wolfenstein. Genau, Wolfenstein. Ein wenig hin und her. Genau, ja. Und dann Dennis Kogel von Weiß schreibt dazu, es ist schon verdammt on the nose bei Wolfenstein, glaube. Da muss man sich schon anstrengen, wenn man das nicht sehen will. Ach. Und ganz unten kommt dann die Pointe. Ja. Dann Politik und Liebe dann drunter schreibt. Ich glaube, viele wollen das nicht sehen, stört ja das AAA-Erlebnis. Und dann hier Daniel Ziegener dazu, hat, denke ich, auch damit zu tun, dass einige sich ertappt fühlen und ich hoffe, einige nach dem Spiel auch zum Nachdenken anstößt. Oh mein Gott, sich ertappt fühlen, wirklich. Ja. Ja, ich fühle mich ertappt. Ja, ganz tief drin will ich halt schon von so einem scheiß totalitären Staat zu tun haben. Deswegen bin ich auch gegen Zensur und NetzDG und was weiß ich was. Okay, ja, toll, ne? Ja, ich fühle mich voll hart ertappt, ne? Geil. Das ist einfach nur eine Power-Fantasy, Mann. Das ist. Warum checken Leute nicht, dass Spiele sind? Ja, nee. Es kann ja sein, dass Bethesda durchaus irgendwie wollte, dass das so politisch ist. Und das haben sie ja mit ihrer Werbung auch gezeigt, nur. Ich habe halt das Gefühl, das wird nicht so erfolgreich sein wie der Vorgänger. Es ist mit den halben Verkaufszahlen eingestiegen. Und aus irgendeinem Grund ist das eins. Also ich habe mehrere Bethesda-Spiele gestern nachgeschaut. Und das Einzige, was ich nicht in der offiziellen Steam-Verkaufsranking-Liste gefunden habe, war Wolfenstein 2. Merkwürdig. Das Spiel ist auch extrem kurz, wie ich gesehen habe. So. Ja, aber die ganzen Journalisten jubeln, ne? Und finden es ganz toll. Und wenn es nur dafür ist, dass man Nazis drin umbringen kann. Ja, ne? So ein total revolutionäres Konzept, noch nie gesehen. The surprising revolt at the most liberal college in the country. Activists are disrupting lectures to protest white supremacy, but many students are taking steps to stop them. Ja. Also, sie haben sich über einen Saturday Night Live Sketch in die Haare bekommen. Genau gesagt, einen 39 Jahre alten Saturday Night Live Sketch. Die Älteren kennen den wahrscheinlich, dass Steve Martin damals noch lustig hat halt so eine ägyptische Krone auf und tanzt halt dieses typische Egyptian-Style, ja, so freskomäßig mit den Händen und so und singt dazu. Und jetzt ja, streiten die sich darüber, dass das unglaublich schlimme Cultural Appropriation ist und dass also jemand anders vergleicht es, das ist, als würde man einen Song machen, in dem ganz oft das N-Wort vorkommt. Ja. Also der Typ hat da getanzt und hat und diese Tanzmoves, Walk Like an Egyptian und so, das ist auch rassistisch und ja, kann Ägypter zutiefst verunsichern. Also der Winkel deines Armes zum Körper ist schon kulturelle Aneignung unter bestimmten Umständen. Okay, und rassistisch. Cool. Okay, ja klar, natürlich. Das macht die Leute, die das als rassistisch sehen, überhaupt nicht im ganz geringsten Fall nicht zu irgendwie Leuten, die da viel zu fein drauf schauen und das irgendwie seltsam ist. Nee, die wollen ja das Beste für die Welt, ne? Die Welt wird auch besser, wenn wir jetzt SNL-Sketches, die schon ewig alt sind, einfach irgendwie jetzt kritisch analysieren. Weil ja, sonst zumal, echt was abgeht. Zumal der Sketch sich auch überhaupt nicht über King Tut lustig macht, sondern darüber, wie zu dieser Zeit, da war halt diese große Ausstellung und irgendwann, und es gab halt irgendwie fast schon so eine Craze. Und der ist überall vermarktet worden, wie das in Amerika so ist. Und darüber hat sich der Skit eigentlich lustig gemacht. Ja. Also im Endeffekt hat er sich über Cultural Appropriation lustig gemacht. Das ist eigentlich der Witz an der ganzen Sache. Ja. Deswegen habe ich es ausgesucht, weil es einfach völlig hirnrissig ist. Ja. Finde ich gut. How to impersonate a mediocre white male artist on Instagram. Ja, das ist ein bisschen... Das habe ich gefunden, als ich Hengames Feed geskimmt habe, um mal zu gucken, was so passiert. Darüber lachen also Social Justice Warrior, habe ich mir gedacht. Also als männlicher, weißer Künstler muss man einige Klischees, also zum Beispiel soll man Sachen fotografieren, die man irgendwo findet. Man soll Bilder machen mit Leuten, die relevant sind. Man soll Bilder von Essen twittern, die das scheiße aussieht. Man soll ein beschissenes Selfie aufnehmen und man darf auf keinen Fall, man darf Bilder vom Atelier zeigen, aber nicht von der Kunst. Und auf keinen Fall darf man politisch sein, weil das sind male, white, middle, bla, Artists sind es nicht. Well, male, white, middle class Artists. Die sind nicht politisch. Die wollen in ihrer Kunst vielleicht eine Botschaft übermitteln, aber die gehen nicht auf Twitter und sagen, wie es ist. Ja, die gehen nicht raus, weil sie nämlich so kuschelig sind in ihrer mediocre White Male Artist Nische. Aber das ist wieder so ganz flacher Content, wo du einfach einen gewissen Hass mit dir tragen musst, weil du das sonst nicht irgendwie feiern kannst. Weißt du, nach dem Motto so, ich habe diesem White Male die Hand gegeben, jetzt muss ich mir die Hand abhaken, weil das ist ein Weißer und Hetero. Weißt du, so komplett flach. So. Und ich meine, selbst wenn der nur über Künstler gewesen wäre, der Artikel, wäre er mir immer noch wie ein Neidartikel vorgekommen. Da muss nicht mal ein White Male, sondern er hätte dann nur Mediocre Artist stehen können. Und dann hätte ich immer noch gedacht, ja, dann werd doch Künstler, wenn du es so dringend willst. Ja, das ist halt echt lustig, weil dieselben Leute in den Kreisen, die halt, die schreien so laut danach, dass man Stereotype mal sein lassen soll und so. Es ist voll nicht cool und so, ne? So, ja, ne, aber selbst so einfach Stereotype aus dem Boden stampfen. Ich habe noch nie ein einziges Mal von diesen ganzen Stereotypen da gehört gehabt, die jetzt gerade da aufgesetzt wurden, als sei es normal. So, als sei das ja etwas, was ja jeder kennt, so. Ja, so sind halt nur die weißen männlichen Künstler. Ja, hoho. Alter, nee. Zustände an einer Schule in Frankfurt. Okay, was ist da passiert? Zu den Sprachschwierigkeiten kommen schlimmste soziale Verhältnisse. Eltern mit psychischen Störungen, Alkoholiker, Leute, die morgens einfach nicht aufstehen. Was ich vor 20 Jahren mit Zweitklässlern machen konnte, das schaffen heute die Viertklässler kaum. Okay. Das geht da um einen Problembezirk, der mittlerweile halt noch schlimmer ist, wie er früher mal war und wo halt irgendwie das Familienleben gar nicht mal richtig funktioniert und halt die Schüler dann dementsprechend auch das halt gar nicht hinbekommen mit zur Schule und so, weil du viele Sachen ja auch von Haus aus mitbringen musst, damit es in der Schule irgendwie klappen kann und dass das halt komplett am Einreißen ist und dass aber sich halt auch die Politik halt sich irgendwann mal gedacht hat, den Bereich vergessen wir, machen wir jetzt auch nichts mehr, ist eh rum, so, was wollen wir da noch, ist Babbela, so. Wir müssen voll verschleierte Mütter daran hindern, auf dem Schulhof fremde Kinder zu agitieren. Finde ich gut, Mann, finde ich gut. Weißt du, weil es ja überhaupt keine Auswirkungen auf deine Psyche hat, was du so trägst, oder deine Psyche überhaupt keine Auswirkungen darüber zeigt, was du, wer du bist. Ich finde es halt krass so, wenn du jetzt irgendwie so deine eigenen Kinder so total unterm Scheffel hast und die jetzt irgendwie sehr konservativ, muslimisch erziehen willst, dann okay, ja, aber du kommst dann als Mutter auf den Pausenhof und gammelst andere Kinder an mit deinem Lebensstil, finde ich höchst problematisch, wo dann die, ja, Leute, nicht mehr merken, was sie da tun, wo das für die so eine Selbstverständlichkeit ist mit ihrer extra Nummer, dass sie das nicht hinbekommen, sich zu denken, hey, ich kann das mit meinen Kindern machen, aber in diesem Land hier, wo wir leben, kann ich das nicht mit Fremden machen. Und das ist so, wo ich richtig den Hals voll bekomme. So. Ja, ich muss gerade wieder an diesen Spot denken, wo die Mutter irgendwie die Nazis bei ihrem Sohn ins Zimmer lässt. So, hallo, wir wollen zu dem und dem. Ja, passen Sie auf, mit wem Ihre Kinder zu tun haben. Was würde passieren, wenn man den mit einer vollverschleierten Frau irgendwie macht, die dann hochgeht und dann macht's bumm? Nee, das ist intolerant, das ist nicht gut. Ja, das ist Rassismus. Ja, aber weißt du, so Rassismus ist ja schlimm, aber wenn es gegen die Richtigen ist, ist es ja gut, also, ja. Genau. 24-Jähriger posierte mit Köpfen von IS-Terroristen. Flüchtling in Stuttgart vor Gericht. Ja, geil, ein Foto auf seinem Handy zeigt den jungen Iraker mit auf der Erde liegenden Köpfen enthaupteter IS-Terroristen. Von nächster Woche an muss er sich deshalb in Stuttgart vor Gericht verantworten. Der hat, er war im Streit mit einem anderen Flüchtling und dann meinte er zu ihm, dass er ihn umbringt und hat irgendwie mit seinen Bildern da gepostet und dann. Ja. Da steht er ja vor Gericht, weil er den anderen bedroht hat oder weil es neuerdings ein Gesetz gibt, dass man sich nicht mit abgeschlagenen Köpfen fotografieren darf? Man darf sich nicht mit abgeschlagenen Köpfen zeigen, weil das Leichen ist. Ja. Ah, okay, herabwürdige Totenehre. Ja, doch, klar. Gut. Ja. Vernünftig, wenn wir ein Gesetz haben, das das regelt, dann ist das halt so. Ja, ne? Wir haben nur leider auch Gesetze, die regeln, dass du dich nicht lustig machen darfst über die Weltanschauung von Leuten, egal wie dumm die Weltanschauungen sind und dass es Ideen sind und nicht die Leute sind, die man sich lustig macht, aber egal. Ich glaube an eine Weltverschwörung von den Schlimmsten. Ja, okay. Und Gargamel war tatsächlich der Gute. Ich muss das jetzt einfach mal so stehen lassen. Du hast deine Wahrheit, weißt du? Genau. Ja, du musst doch nichts beweisen, weil es ist egal. Ja, will die Überschrift mich trollen, oder was? Die erstaunlichen Unterschiede bei den Geburtenzahlen. Ich wette, ich werde nicht so erstaunt sein. Ja, aber man hat in verschiedenen Bereichen in Deutschland hat man zwischen 1,32 und 1,71. Weißt du, das ist schon ein deutlicher Unterschied. Also weiter unten kommt eine richtig hübsche Grafik und ich fand einfach die Grafik recht informativ, wo man dann sehen kann, in welchen Bereichen in Deutschland irgendwie das mit Geburten so ist, dass irgendwie das Land stabil bleibt, weil so überall, wo halt nicht so viel zur Welt kommt, ist halt... Das gefällt Chris aber nicht so gut, weil das sind ja schon die konservativ-christlichen Gegenden, die da ganz klar vorne liegen. Die fühlen sich bedroht. Ich meine, wir haben Städte, also zum Beispiel Passau 1,06. Ich finde es halt absolut dekadent. So. Alles, was irgendwie unter so 2,1 ist, ist halt gar nicht. 2,0, lass gut sein. Es geht halt ein bisschen zurück, aber so 1,2, 1,3, ja, schon eine ziemlich degenerierte Gegend dann so. Aber guck mal, Abel, so mach dir mal keine Sorgen, okay? Wir holen uns ja mehr Leute ins Land, dann wird das schon, ja. Ja, das wird halt gerade nicht. Also das Nein, das Problem. Wird schon. Wir schaffen das. Also das geht zu einem gewissen Grad, aber ab einem gewissen Grad macht das halt alles instabiler, so von wenig Bürgerkrieg und so. Ja, und wenig Parallelgesellschaft. Ja. Wird auf jeden Fall spannend, die Zukunft so. Das ist auf jeden Fall das, was ich sagen kann, ohne Probleme. Es wird spannend. Ja. Deutsche Medien, wie aus dem New York Massaker ein Vorfall mit Kleinlaster wird. Okay. Internationale Presse, witness suspect was yelling, God is great in Arabic. The Manhattan truck attack that killed at least 8 was terrorism, the mayor said. The motorist yelled, God is great in Arabic, official said. Und dann deutscher Qualitätsjournalismus, Süddeutsche Zeitung, USA, Kleinlaster überfährt in New York mehrere Menschen. ZDF heute, Manhattan, Tote bei Vorfall mit Fahrzeug in New York. Welt, Zwischenfall in New York, LKW überfährt mehrere Personen, Polizei schießt auf Fahrer. Und Tagesschau in New York hat es bei einem Vorfall mit einem kleinen Laster nach Medienberichten 6 Tote gegeben. Sag mal, müssen die um das Feuer herumtanzen? Können die nicht direkt sein? Ich meine, so, die Daten sind ja schon da. Ich verstehe schon, wenn man nicht genau wusste, was denn da passiert ist. Ja? Aber die Information ist doch schon klar raus. Warum nicht klar überliefern? Dafür werden die doch bezahlt, oder? Das ist doch Journalismus, oder? Ich find's einfach wunderschön. Ich find's toll. Die tun mich davor beschützen, dass die Realität zu mir durchdringt. Ich find's toll. Und schaut mal, wer es gemacht hat. Ne? Der auch gute Onkel Pip. Der macht viele gute Sachen. Schaut mal auf seinem YouTube-Kanal. Ah, ich sehe, er ist auch gerade im Chat. Der sagt euch sicher noch mal, wo sein YouTube-Kanal ist. Hashtag Shoutout für gute Leute, ja. Ja. Oh, das hier, das war ein sehr hübscher Artikel. Ach also du Scheiße, ey. Also was? Da hat jemand eine Bekannte, mit der er hin und wieder Tipps über Game of Thrones und über das neueste Apple-Handy ausgetauscht hat. Und die Jenny, die ist eine Frau, die mit beiden Beinen im Leben steht und jung und hübsch und erfolgreich ist. Und irgendwann dann so um den G20-Gipfel hat sie Sachen geschrieben, die man absolut nicht nachvollziehen konnte, wie zum Beispiel harte Strafen für die Randalierer und so Kram. Und irgendwie kamen dann halt noch viel mehr Botschaften, so die irgendwie mehr auf der rechten Seite wie auf der linken Seite im politischen Spektrum waren. Und der Martin Schwarzer sagt auch, dass er in einer sehr bunten Blase wohnt und dass irgendwie in diese Blase dann diese Tweets von dieser Jenny reingekommen sind. Und ich finde es absolut interessant, wie der Typ, keine Ahnung, aus seiner Blase versucht rauszuschauen. Und ich wette mit dir, er ist ein Example, also ein Beispiel für einen Haufen Journalisten. Ich check's einfach nicht. Ich Peak Virtue Signaling, wie kann man so weit seinen politischen Gegner nicht verstehen, dass man wirklich so fasziniert ist vom Inhalt? Glauben die wirklich, dass alles, was irgendwie konservativ ist, dass das alles irgendwas mit Fake News zu tun hat? Ist das wirklich deren Annahme? Mit Nazis hat das alles zu tun. Also ich verstehe es einfach nicht. So, ich, keine Ahnung, Mann. Was ich einen sehr bemerkenswerten Satz fand, war, dass er irgendwann gesagt hat, Jenny war der perfekte AfD-Bot. Verstehe ich denn da einfach was fundamental falsch? Bots waren für mich immer, also, wie kann ein Mensch ein Bot sein? Ja, ihm kamen die Inhalte unnatürlich und das war sozusagen eine Metapher dafür, wie dieser jungen Dame der Kopf gewaschen worden ist und sie danach roboterhaft das rechtsextreme Gedankengut der AfD verbreitet hat. Rechtsextrem aus seiner Sicht, weil das ist nicht rechtsextrem sozusagen hier harte Strafen für die Demonstranten, okay? Ja. Alter, was ist das denn? Scheiß bitte. Ja. Mann, Matthias, sei doch bitte erwachsen, komm. Einmal und mit Profis. Und hier gibt es jetzt was ganz Interessantes. ARD und ZDF haben mit ihrer Frankfurter Erklärung, wo sie irgendwie so vor 3, 4, 5 Jahren hatten sie Erklärung, wo es darum geht, dass sie davor warnen, wie stark die Politik Einfluss auf den Rundfunk hat, haben sie sich jetzt dieses Jahr mal einen anderen Text überlegt. Und nachdem sie Jahre davor immer davor gewarnt haben, wie stark Politik versucht, Einfluss zu nehmen und Einfluss nimmt, sagen sie jetzt, dass wenn man genau das sagt, wovor sie vor Jahren gewarnt haben, dass das Rechtspopulismus ist. Aus Gründen, die man nur verstehen kann, wenn man den Arsch offen hat. Würde ich behaupten. So. Ja, vor allem gleich dieses Mi, wir stehen unter Dauerkritik. Ja, und? Ja. Weiter. Ja, ihr müsst damit klarkommen, das ist doch Teil eurer, und jetzt passt auch, professionellen Kompetenz. Nein, aber das ist der Teil von der, das ist zum Beispiel der Teil, der Tom Buro die 400.000 Euro im Jahr legitimieren soll, glaube ich. Hm. Dass er mit sowas umgehen kann, wenn er kritisiert wird. Das finde ich auch großartig hier. Können Sie uns mal erklären, warum wir als verantwortungsvolle Journalistinnen in diesen Zeiten nicht zusammenhalten gegen Fake News und populistische Parolen? Ja, Leute, genau. So die Gruppierung, die eigentlich als sozusagen vierte Gewalt hantieren sollten, so und Leuten die Wahrheit bringen sollten. Ich begrüße Sie alle recht herzlich zur dritten Konferenz der sozialistischen Presse der Deutschen Demokratischen Republik. Leute, lasst uns mal ein Narrativ zusammenhalten gegen Fake News und populistische Parolen. Ich finde es so lustig, dass die Leute sagen hier, es gibt gar keine Agenda und gar keinen Zusammenschluss von Medien, die irgendein Narrativ haben, gibt es nicht. Das ist alles hier Verschwörung und so, ne? Verschwörung, haha, alles einfach abtun als Verschwörung, ne? Aber dann dazu aufrufen, dass man sich verschwören soll, ne? Geil. Vor allem das Ding ist auch, dass der Rundfunk früher öfters davor gewarnt hat, fast schon regelmäßig, dass Politik zu viel Einfluss hat. Und dass man sich jetzt umdreht und sagt, das ist Rechtspopulismus und Fake News, wenn man sowas rausdrötet. Und dieselben Organe, die sich früher mal drum gekümmert haben, dass der Laden nicht völlig kacke ist, sich jetzt umdreht und da, keine Ahnung, weißt du. Oh mein Gott, Alter, was ist das? Wer soll denn die Brücken bauen zwischen auseinanderfallenden Teilen der Gesellschaft, wenn nicht wir Journalisten, sowohl in Zeitungen als auch öffentlich-rechtlichen Sendern, als Vermittler von profund recherchierten Informationen? Das macht ihr aber nicht. Ihr gießt mir eure Meinung ins Ohr, mit einer Kirsche garniert. Ja, aber dann darfst du dich dem nicht widersetzen, weil die haben alle dieselbe Meinung und dann muss ja da was dran sein. Ne? Das muss ja wahr sein, also musst du drauf hören. Und wenn du nicht drauf hörst, dann bist du Nazi. Ja, ne? Der Frontalangriff auf die öffentlich-rechtlichen Sender ist ja gerade mit Blick auf die Situation im Osten Deutschlands brandgefährlich. Oh mein. Ja, also die ganzen Proto-Nazis, wenn die nicht rund um die Uhr mit dem Fernseher bestrahlt werden, dann rasten die aus. Ja. In einem Interview in der katholischen Nachrichtenagentur. Das Fernsehen alles prima ist mit den Medien in Deutschland, alles super. Das Fernsehen ist inzwischen das einzige Medium, das im Osten noch eine gewisse Relevanz besitzt. Ja, im Osten, da ja, das Fernsehen, ja, da glaubt man. Ich glaube, im Osten haben die auch noch gar kein Internet. Ja, no? Das ist alles Neuland. Ja. Aggressiver Mob. Kölner Polizei kontrolliert 100 Männer, auch sexuelle Übergriffe. Tut mir leid, dass ich gerade lachen musste, aber es ist irgendwie immer dieselbe Story, Tag, Alter. Unmöglich. Ja, aber ich musste da auch irgendwie lachen. So manche Leute haben das ja dann auch in Zusammenhang mit dem Neujahrsding gestellt. Und dann dachte ich mir so, das ist jetzt aber schon rechtspopulistisch, weil man weiß genau, dass das an der Silvesternacht, dass das isoliert war. Und dass das sich nicht wiederholen kann, weil diese Menschen nicht dauerhaft in Deutschland sind, sondern die sind vom Putin dorthin gefahren worden und dann wurden sie am nächsten Tag wieder abgeholt. Okay, das klingt, hast du deine Verschwörungstabletten genommen da? Ja. Jetzt zu Halloween hatte der Putin halt mal wieder Lust drauf und dann hat er wieder die Busse geschickt nach Köln, nach Essen. Genau. Ganz zufällig haben die sich da dann... Ja, ne? Prügeleien geliefert und Frauen angegrapscht und ja, ich raff's nicht. Mit erhobenem Zeigefinger, nee, Mittelfinger, Das ist aber auch so ein Video, das würde ich mir anschauen, wenn ich jetzt hier nicht im Stream wäre. Mit dem Zucken Mittelfinger zeigen ist schon asozial, ja. Clickbait. Moment. Wie kann man die verlieren? Was? Moment, 30.000 abgelehnte Asylbewerber. Wo sind die Asylbewerber jetzt hin? Die sind nicht aufzufinden. Ich weiß auch gar nicht, wie das mit der Zahl so genau ist, weil irgendwie hat anscheinend die Bild auch 30.000 verwendet und der Bildwatch-Blog meinte, dass 30.000 Fake News ist. Und jetzt kommt hier Welt an und mittlerweile muss ich auch sagen, ich lege zwar schon viel Wert immer drauf, wenn ich Fakten präsentiere, das richtig gut zu recherchieren, aber ob das jetzt 30.000 sind, 25 oder auch nur 8.000, das ist nicht so gut. Guck mal, selbst wenn weißt so du, zwei Leute weg wären, dann würde ich mich schon so fragen, was geht da ab? Aber Tausende von Leuten einfach schwuppdiwupp weg? Hä? Sind nicht aufzufinden. Lass das jetzt die sein, die irgendwie radikal sind, die als ISIS-U-Boote hierher kommen. Nein, Abel, nein. Aber lass es nur 12 ISIS-U-Boote sein. Das ist nur 12 Leute, Schaden machen. Du unterstellst den Leuten Dinge, ja, das ist echt rechtspopulistisch gerade von dir, Abel, bitte, ja. Vielleicht haben die Leute einfach so einen Drang, sich zu integrieren, dass es ihnen nicht schnell genug geht und deswegen sind sie untergetaucht, ja. Die wollen sich einfach mitten integrieren in die Gesellschaft, nicht aufzufinden sein, ja. Das könnte natürlich sein, dass sie sich direkt, weißt, einen Fake-Ausweis geholt haben und dann Gender Studies machen. Also. Genau, ja, so diese 28-jährigen, 14-jährigen Jugendlichen, genau. Das ist halt auch so, weißt, es muss ja auch nicht jedes Mal Terror sein. Es kann ja auch sein, dass sie, was weiß ich, ermordet worden sind, oder? Zwangsprostituiert, weißt du? Dass sie irgendwie in der AA-Stiftung alle unten im Keller als Sexsklaven gehalten werden. Nein, Quatsch, aber ihr wisst, was ich meine. Weißt du, es ist halt einfach nicht so gut. So, keine Ahnung, Alter. Also würdest du sagen, es ist schon die Rede von einer Flüchtlingskrise, weil es da Probleme gibt mit? Oder nein, ist das, nein, es gibt keine Krise. Es ist alles eingebildet. Alles eingebildet. Aufnahmen von einem Ausbilder in Berlin, der meint, dass Sachen ungut sind. Doppelplus ungut, würde ich so behaupten. Und ja, also scheinbar wird halt die Berliner Polizei irgendwie von Clans unterwandert und dass auch generell die Leute, die sich dort bewerben, dass sie nicht so unbedingt polizeitauglich erscheinen und das. Ja, es war sogar die Rede davon, dass trotz Einträgen im Führungszeugnis Leute eingestellt worden sind. Ja, aber also, das deutet schon auf üblen Filz hin, würde ich sagen. Ich hatte irgendwo die Info her, dass halt schon weiter tiefer in den Strukturen halt auch schon Leute von den Clans, von denen immer berichtet wird, halt schon drin sind. Und dass das halt auch sehr untypisch ist, dass, also wie der Skandal gehandhabt wird und dass es für Polizeischulen in Rest von Deutschland, dass es da ganz anders aussieht und dass sozusagen diese Zustände innerhalb der Berliner Polizeischule, dass die halt schon dafür Bände sprechen, wie weit das in den oberen Reihen schon schief läuft. So. Ja, der hat ja auch gesagt, dass die Vizepräsidentin der Berliner Polizei den gleichen Anwalt hat wie einer von diesen schwer mafiösen Araber-Clans. Hervorragend. Ja, das Magazin der Bundeswehr heißt Y und ist nach dem männlichen Chromosom benannt. Oh, weil jetzt Liebe, Lust und Bisexualität endlich auch in der Bundeswehr angekommen ist und wir ja die Bundeswehr durchgendern müssen und das total toll ist, weil wir zwar kein Kriegsgerät haben, aber das Lustmagazin mit von der Leyen aus Gründen so und Kindertagesstätten. Weißt Schwangerenuniformen. Ja, Schwangerenuniform, weißt du, total tolle Sachen, wichtig, weißt du. Wir haben zwar Hubschrauber, die abstürzen, weil es zu schlecht gewartet sind, wo Leute sterben, aber was ist das schon, weißt du? Ich weiß doch, als sie damals die Fäustlinge bestellt haben in den 80ern für die Soldaten, wo ihnen dann hinterher aufgefallen ist, als sie geliefert wurden, dass die Soldaten mit dem Fäustling das Gewehr nicht abfeuern konnten, vernünftig. Hier mit Berlins Bürgermeister stößt Diskussion über Grundeinkommen an. Das Ding ist, dass wenn jetzt das irgendwie München machen würde, ich nicht ganz so komisch gucken würde, weil jetzt einfach Berlin nicht unbedingt der Ort ist, wo ich finde, dass man noch mehr Geld einfach so raus donnern sollte, wenn es jetzt so irgendwie München machen würde und sagen würde, ja, wir haben uns das überlegt und wir haben da irgendwie Studien angestellt, das durchgerechnet, da hätte ich da mehr Vertrauen. Wenn das Berlin irgendwie eröffnet sozusagen hier die Diskussion, finde ich das eher so, ich weiß nicht, so, weil die kriegen ja nichts hin, so, was so. Justiz funktioniert nicht so richtig, Flughafen funktioniert nicht so richtig, weißt du, alles, was irgendwie für Kultur und Genderkram rausgehauen wird, das funktioniert, aber so Sachen wie Freiwilligenfeuerwehr unterstützen kann man sich in Berlin auch nicht leisten und irgendwie jetzt dann so anzukommen, so, ah, hier, Grundeinkommen für Babysitting, was? Nein. Aufräumen in Tag. Nehmt euch mal ein Beispiel an Japan. Mal wieder. In japanischen Parks gibt es keine Mülleimer. Und es gibt keinen Müll. Ganz einfach. Die Leute nehmen ihren Müll mit und tun ihn in einen Mülleimer. Zu Hause. Oder am nächsten gemeinschaftlichen Mülleimer. Aber sie werfen einfach nichts dahin. Da muss man es auch nicht sauber machen. Ist ganz einfach. Aber irgendwie, das ist in dieser Gesellschaft gehen solche einfachen Tricks immer mehr verloren. Dafür gibt es tolle Lifehacks, wie ich mir aus einem Bierkasten und zwei Gummis irgendwie eine Schaukel bauen kann. Hey, aber hier, wie sicher sind eigentlich Antiterrorbetonsperren? Und eine Reihe Betonblöcke, die sogenannten Nizza-Steine. Sie sollen vor LKW-Anschlägen schützen. Mein Grill hat auch einen Nizza-Stein. LKW und Betonpoller kontrolliert zusammen. Erstmals in Deutschland testet die Umschau, ob uns diese Steine wirklich schützen. Nein. Stockholm am vergangenen Freitag. Wieder wird ein Albtraum wahr. Vergangener Freitag. Ein Terrorist jagt mit einem LKW durch die Fußgängerzone. Weißt du, vier Menschen sterben. Aber ich hab der Vorfall das nicht zeigt erneut die tödlichen Gefahren von LKW-Attentaten. Ah, nee, das ist doch. Das wie ist zuvor schon länger in Nizza. Her. Mit 84 Toten. Das in Stockholm war auch in den Medien. Ja, das, guck mal, das und vom am Berliner April. Breitscheidplatz mit 11 Toten. Wie können solche Amokfahrten verhindert werden? Als ziemlich sicher gelten diese fest verbauten Fahrzeugsperren. Hier ein Crashtest-Video eines Herstellers. Sie schaffen es meist zuverlässig, die heranrasenden LKW zu stoppen. Doch sie sind teuer. Was ein sauberer Stopp und niemand könnte auch verletzt werden. Ne? Für große Ereignisse und Veranstaltungen sind sie deshalb kaum geeignet. Kostet halt viel. Alles Krisenregion. Aber das Modell das Crashtest-Center der DEKRA in Neumünster bei Hamburg. Hier will die Umschau herausfinden, ob auch diese mobilen Antiterrorsteine Sicherheit bringen. Wir bauen eine Betonsperre, wie sie bei Volksfesten und Märkten üblich ist. Wir verwenden Steine mit 2,4 Tonnen Gewicht, die schwersten, die es in Deutschland gibt. Also an Hälfte unser von LKW Hängern. Wird auf 10 Tonnen Gesamtgewicht beladen. Ein Stahlseil im Boden wird ihn gleich auf 50 km/h beschleunigen. 50? Weil 11 LKWs können nur 50 fahren. Das fragen sich auch diese Herren. Sie sind Produzenten und Verkäufer solcher Betonsperren. Bis dato sind uns keine Tests in Deutschland bekannt. Finde ich auch geil. Auch in Europa. Gibt's überall sein, Geld der aus. Einstieg bzw. der Betonroller mit der Achse, mit dem Reifen verhängt und dadurch blockiert und dadurch das Fahrzeug zum Stehen gebracht wird. Kann natürlich auch sein. Wissen wir nicht, wissen wir nach dem Versuch. Ja, aber das kann nicht funktionieren. Bisher weiß die niemand, Blöcke, wie sicher die Betonblocks sind. Trotzdem werden einfach nur sie da. Flächendeckend die sind eingesetzt, schwer für Menschen und für normale Autos, aber auch für LKWs. Die sind schwer für dich, weil du keine Gewichte heben tust. In Leipzig. Ach so, ja, komm ran. Und in Dresden. Zum Tag der Deutschen Einheit 2016 wird hier die halbe Stadt verpollert. Die Kosten allein für die Betonblöcke 80.000 Euro. Juhu. Dabei sind die Steine eigentlich nur eine Notlösung. Sie werden in mehreren Werken hergestellt. Aber das Gute ist, das Geld wird gerade weggenommen, das war schon da, weißt du? Also das müssen wir nicht extra zahlen, das Geld ist schon verdient worden. Ja, das wird niemandem irgendwo abgenommen, weil Steuern kommen nämlich vom Mond. Um Platz. Die Antiterrorsperren können deshalb nur... Weißt du, so das Ding beschleunigt, ist ewig schwer. Man fährt einfach dagegen und es nimmt es einfach mit. Der Grund wird schnell klar. Der feste Rahmen des LKW hat die Steine einfach weggeschoben. Ja. Ach nee, no shit, Sherlock. Und zwar ja. Sehen wir das ja auch. Da. Dann ist es wie wenn wir Billard spielen. Ja, weißt, so die, ist es. Die Räder gehen halt kaputt, aber du kommst halt trotzdem noch etliche Meter weiter. Und wenn, das und wenn du den richtigen Winkel fährst, schlägt der Stein so übel in den Weihnachtsmarkt oder was auch immer ein. Ja, aber weißt du, das ist das halt allein schon das tut, was du bewerkstelligen musst. Das ist halt einfach genau. so lächerlich. Das ist halt einfach, das Problem ist Newtons Energieerhaltungsdings so Zeug, ne? Das ist halt einfach die Energie vom LKW. Ja, die wird aber bescheuert. Man fühlt sich sicherer. Und ist das nicht wirklich wichtiger, wie also, jetzt, ob es wirklich funktioniert? Also ich würde mich sicherer fühlen, wenn es keine Situation gäbe, wo ich sowas bräuchte. Dann würde ich mich sicher fühlen. Ja, ich würde mich sicher fühlen, wenn wir einfach alle Trucks verbieten oder die Fahrer ja dann so regelmäßig checken, wenn die so ein großes Auto haben wollen. Ja, aber da hat man auch gesehen, dass das mal überhaupt nicht so der Fall sein muss. Da war ja das auch so mit dem Weihnachtsmarkt gewesen, dass der Typ da einfach den Wagen einfach geklaut hat, ne? Ja, aber ich finde, im Grunde sollte man einfach in Städten komplett Autos verbieten. Da wird man auch was gegen den Klimawandel machen. Wisst ihr was, Leute? Wir verbieten einfach Menschen. Wir verbieten einfach Menschen. Da gibt es keine Probleme. Wir verbieten Menschen und dann hat jeder was davon. Wenn sie uns irgendwann in der Zukunft ausgraben nach dem großen endgültigen Knall und alle Bäume sind verbrannt und so, dann finden sie immer diese komischen Betonpoller und dann malen sie sich sicher aus anhand von Illustrationen, wie wir die am Weihnachtsabend immer schön geschmückt haben. Mit einem Stern oben drauf und dann haben wir kleine Lebkuchen an die Betonpoller gehangen und so. Genau. Die Herzen draufgestellt. Hier der Artikel, den hatten wir vorhin schon mit Danisch. Gute Danisch, das war seine Quelle für sein Zitat. Ach so, hier haben wir mal wieder Berliner Behördenversagen. Es ist voll selten, dass wir irgendwas von Berlin hören, was irgendwie sehr merkwürdig ist. Und da hat jetzt eine Linke irgendwas übernommen, also hier Sozialsenatorin, und sie kriegt es nicht gebacken. Von irgendwie 100 Flüchtlingsheimen kriegen irgendwie nur so 80 so offizielle Verträge und die anderen laufen halt mal so, aber mal kriegt es irgendwie nicht hin aus Gründen. Aber man hat jetzt sich darauf geeinigt, dass man nach 6 Monaten im Flüchtlingsheim eine Wohnung zugewiesen bekommt, so. Das Ding ist ja, dass man, wenn man nach Berlin zieht, dass man als Privatperson oftmals länger sucht wie 6 Monate, aber was wenn ich halt du jetzt hierher kommst, noch nie Steuern gezahlt hast, nichts, dann... Ja, aber was ich auch selbst nicht nachvollziehen kann, ist halt wirklich so, dass das Argument, was halt Leute auch bringen, was schon irgendwie irgendwo Sinn macht. Also ich kann es nachvollziehen, dass irgendwie der Staat so viel Geld hat für Flüchtlinge, für Leute, die hierher kommen und einfach sagen, sie sind Flüchtlinge und dann diesen Status halt erhalten, ne? Und dabei aber irgendwie jahrelang hier Leute obdachlos sind, ja, und die bekommen halt irgendwie nicht so viel Mühe und Geld reingesteckt aus irgendeinem Grund. Und das ist seltsam. Ich meine, es gibt schon was für Obdachlose halt gemacht wird, Suppenküche und alles, aber die sind... Ich meine, mich würde es ja auch weniger stören, wenn man die Flüchtlinge besser auswählen würde, die man aufnimmt. Dann würde mich das Ganze wahrscheinlich wesentlich weniger stören. Das Problem ist nur halt, dass ich weiß nicht, Marokko, da ist jetzt nicht der syrische Bürgerkrieg. Tut mir leid. Abel, hast du den Artikel gelesen davon, dass man mit Magneten bestimmte Regionen im Gehirn ausschalten kann und dann Leute so positiver sind gegenüber Flüchtlingen? Ja, komm, ich habe hier Magnete da. Komm her, leg dich hin. Ja, wie viele Finger zeige ich, Abel? 4. Ja, genau, ja, 4. Ja, nochmal drauf. Ne? Aber in Berlin auf die Finger, bevor du sie einführst. In Berlin kommt ja noch dazu, dass wohl der Tiergarten immer mehr zu so einem Wildwestgebiet wird in letzter Zeit, weil da Horden von osteuropäischen Abgelehnten halt kampieren und Schwäne grillen und Frauen hinterher steigen und so. Also, und dann gibt es halt natürlich gleich die Hipster und die ganzen Bleeding Hearts, die sagen, ja, ist doch voll unfair, wir müssen den Leuten helfen und bla. Nee, wenn die hier nicht keinen Aufenthalt haben und obdachlos sind und unsere Schwäne grillen, dann können wir die ruhig auch nach Tschetschenien oder nach Aserbaidschan oder nach Polen zurückschicken. Es wäre doch eigentlich einfacher, wenn wir die Leute in ihrem Land oder in irgendeinem anderen sicheren Land halt nicht in Deutschland halt haben und einfach fragen, was wollt ihr halt aus Deutschland haben? Wir schicken ihnen halt die Schwäne, die wir über haben. Wir schicken ihnen die Schwäne und die Frauen, die darüber wollen, so, aber die brauchen jetzt nicht unbedingt hier sein. So. Kein Schwan ist illegal. Ja. Doch, die Gesine. Oh Mann. Hey, Leute, hier jüdische Kinder und so, auf der Note will ich mich verabschieden. Ich habe nämlich noch was vor, deswegen danke, dass ich... Dich wohl. Ja, ihr habt euch auch wohl und tschüss. Ja. Sag ja. Wladimir einen schönen Gruß. Schön. Wiedersehen. Bye-bye. Hab euch lieb. Ja. Hier der Bruder des französischen Dschihadisten, der Terroranschlag gemacht hat, wird für 20 Jahre verknackt. Also ich weiß nicht, schon ein paar Jahre her, 2012, war damals irgendwie eine merkwürdige Nummer, weil in Frankreich das die Medien auch nicht irgendwie wahrhaben wollten und irgendwie das erstmal so keine so große Sache war. Und also die Geschichte hinter dieser News, die ist weitaus größer, wie man das mit dem Artikel jetzt auf den ersten Blick sich denkt. Aber also da gab es eine längere Geschichte, wie die französischen Nachrichten Probleme hatten, den Antisemitismus in diesem Attentat dann auch richtig zu benennen. Also, ja. Ja, das war auch eins der Attentate, die in dem Text genannt wurden, die halt aus dem öffentlichen Gedächtnis schon fast verschwunden sind, im Gegensatz zu Bataclan zum Beispiel. Ja. Aber das war ganz interessant. Hier ging es darum, dass Deutsche sehr unzufrieden sind. Und die hatten da eine tolle Grafik, wo sie das dargestellt haben. So einen unglücklichen Smiley oder was? Nein. Aber das ist halt Eurostat, weißt du? Das sind voll die ordentlichen, guten Daten, weißt du? Qualitätsdaten. Und obwohl man verhältnismäßig, durchschnittsmäßig die Jobs in Deutschland gar nicht so schlecht sind, sind aber Deutsche sehr unglücklich mit ihrer Arbeit. Ja. Jetzt war es auch schon. So. Das ist dann in den Quellen. Deutsche halt unglücklich, wie immer. Ja, das kann ich aber nachfühlen. Kroatien möchte den Euro adoptieren. Ja, warum nicht, wenn wir dann die Mark zurückkriegen? Ja, die sind ja schon diesem fixen Wechselkurs beigetreten, aber müssen noch ihr Bruttoinlandsquotenverschuldungsprozentsatz hier ein bisschen besser hinbekommen und dann holla die Waldfee, mehr Euro-Länder. Ja, mehr Euro ist immer besser, glaube ich. Hier wird drauf eingegangen, dass sozusagen die Weichenstellung für den Abstieg von Europa in Sachen Technologie, speziell auch Deutschland, bereits abgeschlossen ist und wir hier Probleme haben, irgendwo mal 1 Million für Schulen auszugeben und man in Asien Milliarden ausgibt. Und dass es halt auf Dauer schwierig sein wird, so einen technologischen Abstand zum Rest der Welt aufrechtzuerhalten, weil man halt das Bildungssystem verkommen lässt und dass sozusagen die Daten, die jetzt aktuelle Schüler liefern oder auch Schüler von vor 5 Jahren, dass die einen starken Indikator dafür stellen, dass das Einzige, was wir eigentlich noch so machen können, ist, die ordentlichen gebildeten Leute aus Asien abzuwerben. Und aber, dass wir nicht in der Lage sind, eine ähnliche Quantität an hoch ausgebildeten Menschen zu stellen. Und wir haben ja während der Flüchtlingskrise nur Ingenieure und Ärzte abgeworben, Leute mit teils dreifachem Doktortitel. Und ja, alles ist in Ordnung und gehen Sie weiter, es gibt nichts zu sehen. So. Konsumiere. Ja. Gehorche. Soziale Gerechtigkeit. Da hat sich ein polnischer Mensch angezündet in Protest gegenüber den Veränderungen hier mit dem Justizsystem. Und in Tunesien damals hat das für mehr Aufruhr gesorgt, wie ich das jetzt von meiner Warte aus wahrgenommen hätte, wie das jetzt in Polen dann gelaufen ist mit den Protesten. Ja, weil das ist ja hier auch eigentlich keine politische News, das ist eigentlich Narzissmus im Endstadium. Halt negativer Narzissmus im Endstadium oder sowas. Mhm. Wenn man sich für so wichtig hält, dass man so ein Fanal setzen kann, dann ist man schon far out, glaube ich. Ja, fand ich es jetzt durchaus interessant, dass die FAZ, die Frankfurter, dass sie jetzt so etwa anderthalb Jahre, nachdem die E-Mails veröffentlicht worden sind, sich jetzt gedacht hat, wir gucken uns mal den Inhalt dieser E-Mails von WikiLeaks an. Und ich glaube, eventuell werden sie in der Zukunft dann vielleicht auch verstehen, warum manche Leute sie für so korrupt gehalten haben, weil von den Sachen, die da drin standen, da waren Sachen drin, die waren ganz pfui-pfui. Und die FAZ hat das jetzt endlich herausgefunden, dass das pfui-pfui war. Naja, das liegt aber nicht so sehr an den Mails, das liegt an dem Buch, was diese Donna Brazile jetzt rausbringt. Die war ja irgendwie Mitarbeiterin im Stab von Clinton und hat ihr ja auch damals Fragen gesteckt. Sie war bei den Medien und hat ihr die Fragen gesteckt. Ich weiß es nicht mehr genau. Ja, irgendwelche geheime Fragen, die vor dem Interview Clinton halt eigentlich nicht wissen sollte und so. Und ist dafür rausgeflogen. Und die hat jetzt ein Buch darüber veröffentlicht, das wie halt, und in dem wird halt dargelegt, wie ihrer Meinung nach halt Bernie Sanders um seine gerechte Chance gebracht worden ist. Ja, das war ja damals schon eigentlich in der Rede, nur halt eben nicht in den Medien. Und hier die Dingens, die Wasserman Schulz, die Chefin quasi von den Demokraten zu der Zeit, ist ja deswegen auch zurückgetreten. Ja. Wegen dem Buch kommt das jetzt sozusagen wieder hoch, aber das ist ja eigentlich alter Hut. So. Ja, vor allem, welches Qualitätsmedium hat schon damals darüber gesprochen, als es aktuell war? Ja, weißt du, das ist die Weltraumhafen waren das. So, ich meine, es ist trotzdem schön, dass es jetzt kommt, aber es kommt mir vor wie ein Alibi-Artikel, so nach dem Motto, na, guck mal, wir haben das sogar drüber berichtet. Oh ja, die Geschichte ist auch krass. Das ist eine Inderin, glaube ich, eine Inderin und eine Pakistani islamischen Glaubens, die irgendwie halt gezwungen worden ist, ihren Cousin zu heiraten oder so. Und hat versucht, wollte ihn umbringen, indem sie seine Milch vergiftet. Aus der Milch wurde dann aber irgendwie, der hat die nicht getrunken, sondern es wurde Lassi draus gemacht und das haben dann die gesamten Verwandten irgendwie von ihrem Mann auch noch getrunken. Und ihr Mann. Und ja. Die sind dann da alle dran gestorben. Jetzt steht diese Frau vor Gericht. Ich glaube, das ist auch wieder so ein Ding. Da müssten ja Feministen, intersektionale Feministen, müssten eigentlich implodieren, weil es geht um eine Frau. Aber sie hat auch Frauen vergiftet. Und die ist aber zu der Marriage gezwungen worden, für die sie den Mann umbringen wollte. Aber sie ist ja eigentlich auch. Und die explodieren irgendwann von den Widersprüchen da drin, glaube ich. Weil das sind ja auch alles Minderheiten, weil das in irgendeinem dritte Weltland stattgefunden hat und so weiter und so fort. Was haben wir die Essen gemacht? Das ist ja eh Unterdrückung, Verrat an dem eigenen Geschlecht. Ja, wird man wahrscheinlich nie rausfinden, wer da schuld war. Aber sie steht jetzt vor Gericht. Hier haben wir den Internationalen Währungsfonds, der Deutschland Handlungsoptionen vorschlägt. Und ich finde es einfach immer ganz interessant, wenn man so Publikationen sich hin und wieder vor Augen hält und dann das auch so ein bisschen auf Politik guckt und dann sieht, ob dann so ähnliche Vorschläge denn nicht irgendwo auch artikuliert werden. Und aufs Detail brauchen wir da jetzt nicht unbedingt eingehen, aber es ist auf jeden Fall interessant, wenn man sich den mal durchgelesen hat, den Artikel, um dann einfach mit anderen Augen auf die Politik zu sehen, um dann halt festzustellen, inwieweit dann eine Organisation wie der IMF dann vielleicht auch Wellen bis hierher schlägt oder halt auch nicht, sozusagen. Einfach gut, die Publikation zu kennen. Das ist auch eine soll man sagen, eine Sache für die Quellen, weil es halt auch länger ist, sind 40 Seiten, geht halt darauf ein, wie das ist, wenn die Kämpfer nach Hause kommen und halt auch mit der Propaganda sozusagen, also weil er erst ja sehr viele Propaganda ja, Medienstückchen, Pieces, Content-Types gemacht hat. Und ja, man geht halt darauf ein, dass sozusagen der IS ja jetzt nicht vorbei ist, nur dadurch, dass deren Gebiet immer kleiner wird. Und also sie haben ja mal, was war es, 80 Millionen in Öleinnahmen gehabt, also hier pro Monat, und jetzt ist nur noch eine Million so Dollar, der immer weniger. Und ja, sozusagen, wenn das Gebiet wieder nicht mehr unter IS-Vorherrschaft ist, dass das Problem mit dem IS noch längst nicht vorbei ist. Und die Broschüre erklärt das im Detail. Ja. Ja, eventuell wird MDMA, was Hauptbestandteil von Ecstasy ist, eventuell zur Behandlung von PTSD freigegeben. Und das gibt da alternative Behandlungsangebote, die jetzt weniger so arg legal sind. In der Schweiz ist es legal und in vielen Ländern aber verboten, weil die Droge kriminalisiert worden ist, also MDMA. Und es gibt jetzt eine neue Studie, die halt auf den potenziellen medizinischen, therapeutischen Nutzen drauf eingeht, den MDMA als Substanz hat. Und das ist halt vielversprechend, was da an Studienergebnissen rauskommt. Und ja, man erhofft sich damit eine neue Möglichkeit, wie man PTSD ordentlich behandeln kann. Und da kommt der nächste Artikel auch noch zum Zuge. Weil hier hatte ein Psychologe nämlich so eine Behandlung mit psychoaktiven Substanzen angeboten, und ich bin mir, ohne das jetzt direkt gelesen zu haben, sicher, dass dieser Psychologe damals das als MDMA-Behandlung angeboten hat und den Leuten aber eine andere Chemikalie gegeben hat, die als Search Chemical im Internet zu erhalten war, weil er selber wahrscheinlich nicht an das MDMA drangekommen ist. Und es war 2CE, was halt einfach eine unerforschte chemische Substanz ist, die einfach, also MDMA weiß man etwa, was passiert, bei 2CE weiß man es nicht. Und bei dem Vorfall hier hat man halt 160 Rettungskräfte gebraucht, weil halt die Teilnehmer von dem Seminar, was knapp 30 Leute waren, halt alle, ja, wie soll man sagen, lachend, schreiend, mit Wahnvorstellungen da in so einem Kurort rumgegammelt sind. Und ja, würde man sozusagen die Therapie mit MDMA freigeben, dann hätte sich dieser Vorfall damals wahrscheinlich nicht ereignet, weil das von manchen Therapeuten dennoch gerne gemacht wird, weil es durchaus einen Hintergrund hat, dass es hilft, aber halt nur MDMA bei PTSD. Und ja. Oh Gott, schon wieder eine Quelle von mir. hier geht es darum, dass man den Planeten retten möchte und dass man sozusagen eine Unterdrückerskala hat, die, soll man sagen, inspiriert worden ist vom guten alten Marx. Und dass man hier verschiedene Studien hat, die auch gar nicht so klein sind. Also ich will die gar nicht mal so in Verruf bringen. Aber dass halt man sozusagen einen Zusammenhang gefunden hat zwischen, man ist dominant in der Gesellschaft, white cis male, und dass man die Umwelt schützen möchte. Ja, also es ist im Grunde Intersektionalität, aber halt unter einem anderen Gewand. Und ich meine, die Social Dominance Theory ist also auf jeden Fall beeinflusst von marxistischen soziobiologischen Ideen, wie man denn hier mit der Unterdrückungshierarchie von hegemonialen Gruppen halt umgehen kann. Und aber trotz all dem fand ich die Studien, die sie genannt haben, ganz interessant. Das kann man sich vielleicht auch mal antun, weil es ist ja auch immer gut, selbst wenn man mit Sachen nicht unbedingt übereinstimmt, sich denn mal anzugucken, was denn da geforscht wird von unseren marxistischen Forschern. Man schaut sich einfach die schönen Bärenfotos an. Ja, ich würde auch sagen, ich frage mich, was die sich gerade denken, was sie sich gerade angucken. Wahrscheinlich einen von diesen Kulturmarxisten. Ja. Fragen sich, wie der wohl schmeckt. Ja. Gewaltfreie Kommunikation. Nach Tofu und Hummus. Und wenn man drauf beißt, läuft Mate-Tee raus. Was Inequality Project at Guardian.com. Share your ideas with us. Inequality Project. Ja, wenn ihr noch eine Idee habt, wie man weniger equal sein kann, dann schreibt mal dem Guardian. Die brauchen solche Ideen. Wie man Leute besser unterdrücken kann. Ja, folge ihnen auf Twitter. Ich bin mal gespannt. Guardian Inequality. World Vegan Day. Yay. Young people are just as preoccupied as with class as their parents. Ist das so ein Kanal für Binsenweisheiten? Aber Inequality. Ich meine, das ist halt auch Guardian, weißt du? Ich weiß nicht, weißt du? Are you doing much too much housework and is it hampering your career? Inequality. Es ist halt auch, weißt du, mit der Hausarbeit und Karriere ist halt Report relativ... Report highlights shocking divide between dental health of rich and poor. Ja, was? Niemals. Nein, was? Oh. Aber weißt du auch, das mit der Hausarbeit, verdienst du mehr in deinem Job, wie es dich kosten würde, jemand einzustellen, der bei dir putzt? Und dann kannst du eine Entscheidung treffen. Ja. Incompetence Project. Ach ja. Ja, das ist ein Spieletrailer, der furchtbar ist. Und jetzt tun irgendwelche Leute irgendwie sich dazu äußern. Und ich finde das total toll, weil jetzt man endlich mal über Gewalt in den Medien spricht und nicht über die Gewalt, die in der Realität stattfindet. Ja, die spielt Gitarre, das ist bestimmt Gewalt gegen Gitarren. Das finde ich auch unterdrückend. Ja, aber guck doch da mal auf den Boden. Da ist Blut und eine Machete. Ja, das, der Witz ist, dass es halt, halt wieder das übliche Geschrei gab. Unter anderem in Artikel irgendwie, man braucht doch keine Gewalt, um ein Spiel zu verkaufen und so. Also diese Jack Thompson durch die Hintertür-Nummer. Und ich finde es eigentlich ganz gut, dass Sony da gesagt hat, das ist ein Spiel, das wurde von Erwachsenen gemacht, um von Erwachsenen gespielt zu werden. Und fertig, weil viel weiter als zu dem Punkt muss man eigentlich nicht kommen. Ja. Wenn andere Firmen vor euch einknicken und euch den Arsch wischen mit ihren langjährigen Franchises, dann okay, aber Sony macht das halt nicht und das freut mich. Ja, hier geht es darum, dass man Abtreibungen bis 19. Monat legalisieren will. Toll. Nein, irgendwas mit Abtreibung. Wir brauchen mehr Abtreibung und das ist gemein, wie Frauen in Deutschland unterdrückt werden. Ich bin auch das halt zwar gelesen, aber irgendwie ist es. Es ist halt so, dass Abtreibung straffrei ausgeht, wenn du diesen Beratungstermin wahrnimmst und die öffentlichen Kanäle. Das hat man damals gemacht, damit die Frauen nicht mehr in irgendwelchen stickigen Hinterzimmern zu Engelmacherinnen gehen. Ja? Ja. Und das war eine völlig vernünftige Sache. Und dass es weiter eigentlich bestraft wird, liegt nur an der Konstruktion. Das kann man vielleicht ändern, aber ich finde das jetzt... Das Ding ist halt, es ist ein medizinischer Eingriff und du kannst rechtliche Schwierigkeiten bekommen, wenn das nicht ein ordentlicher Mediziner macht. Und ich weiß nicht, warum die Leute das als Unterdrückung empfinden, wenn sie gezwungen werden, von einem Arzt behandelt zu werden, anstatt von Peter, dem Typen, der Kleiderbügel verkauft. Weißt du, ich keine Ahnung. Wahrscheinlich, Alter. Vor allen Dingen auch, weil sie ja irgendwann... Das darf man ja nur bis zur so und so vierten Woche irgendwie. Genau. Und das geht ja auch alles nicht. Das hier riecht mich richtig auf. Nur Frauen können, wenn sie ihre Sexualität leben, mit dem Strafgesetzbuch in Kollision geraten. Ja, nur Frauen. Nur. Absolut nur. Dass sie halt im Zivilrecht dafür die Oberhand haben, lassen wir nonchalant unter den Tisch. Ja, im Strafrecht auch nicht. Also, ich sag nur dieser ganze MeToo-Scheiß. Ich sag nur diese Änderung vom letzten Jahr, die ja auch nur irgendwie von wegen der Täter, das Opfer war. Und auch die hier, was die Menschenrechtsexpertin Lemp gesagt, Abtreibung, da muss nicht nur raus aus dem Strafgesetzbuch, sondern darüber hinaus eine Krankenkassenleistung werden, auf die es einen Anspruch gibt. Nein. Glückwunsch. Nein und nochmals nein. Macht was für Leute, die sich das nicht leisten können, wegen mir. Aber ganz sicherlich keine feste Leistung, die auf diesen Anspruch gibt. Oh Mann, ey. Nur weil sie schwanger werden können. Ja, müssen sie ja nicht. Dieses Unrechtsbewusstsein muss im Kopf der Frauen ankommen. Oh. Ja, das kannst du mal unten drunter schreiben, unter diese ganzen Kackartikel von wegen, die Männer müssen sich kümmern hier, Hashtag MeToo. Da kannst du mal drunter schreiben, nur Männer können, wenn sie ihre Sexualität leben, im Strafgesetzbuch in Kollision geraten. Dieses Unrechtsbewusstsein muss im Kopf der Männer ankommen. Punkt. Ja, ich fand einfach schon die Überschrift ganz interessant, weil jetzt da eine Professorin, die radikal feministisch ist und ihren Männerhass auslebt, drauf gekommen ist, jetzt nicht mehr toxische Maskulinität zu sagen, sondern daherzukommen und zu sagen, Maskulinität an sich ist das Problem. Und ja, man muss dem abschwören, ansonsten ist man ein Untermensch. Das ist ja auch die Analyse sowieso. Ja. Also, es kann ja keiner erzählen, dass es was Neues ist. Also. Ja, also. Ja, da wollte man die Leute darum beten, Platz zu machen für People of Color in der ersten Reihe und seinen Platz freizugeben, wenn man dann mehr Hautfarbe hat, die privilegiert ist, und irgendwie ging das halt auch ein Stück weit nach hinten los, weil Leuten Plätzen zu weisen nach Hautfarbe irgendwie eine negative Konnotation hat, das aber oftmals, wenn es dann irgendwie auf weiß kommt, so dann eher direkt klar ist, dass das auch irgendwie nicht so gut ist, und das haben sie jetzt hier in Halifax in Kanada herausgefunden, dass es auch einen Backlash gibt, wenn das dann die privilegierten Weißen betrifft. Ja, es gab ja auch diese schöne Nummer diese Woche hier von, wie hieß das Ding, It's Okay to be White oder so. Jo. Und da sind ja auch etliche Leute ausgetickt. Also das war auch wieder eine gute Aktion, weil das ist sowas, da kannst du überhaupt keinen Blumentopf gewinnen, wenn du dich darüber aufregst. Ja. Das, ja, sollte das so sein. Ne? Aber das haben die Leute, haben sich so viele Leute drüber aufgeregt. Ja, das haben sie natürlich wieder nicht gereilt, dass das eigentlich nicht geht, dass man sich darüber eigentlich nicht aufregen kann. Ja, aber hier, Laser Uschi hat heute auch geschrieben, sie hat irgendein Video von der Band gesehen und die Frau auf der Bühne hat gesagt, wer hier im Publikum eine Frau anfasst, geht direkt an die Polizei und wird vorher noch verprügelt. Und sowas finden die dann geil. Hauptsache, es wird irgendwie der wahrgenommene Unterdrücker in irgendeiner Form rangenommen, ob das sinnvoll ist oder ob das Overracism oder halt Unachtsamkeit ist, ist völlig egal. Hier haben wir mal wieder ein interessantes wissenschaftliches Artikelchen. Und es geht hier um, pornografische Studien, und manche Menschen werden Two Girls, One Cup kennen, manche nicht. Ich weise darauf hin, dass ihr das nicht unbedingt googeln solltet, wenn ihr es noch nicht kennt, weil ihr das nicht unbedingt kennen wollt. Und hier geht es in dem Papier darum, wie das denn sozusagen auf den Mainstream gewirkt hat, dieses Video von Two Girls, One Cup. Und ich finde es total wichtig, dass wir dass wir da in den Social Sciences uns um Two Girls, One Cup kümmern. Finde ich total gut. Ja. Ja, das ist hier ein ganz interessanter Artikel von Novo. Die Theologisierung der Universität. Und da geht es halt eben darum, dass halt dieses Ganze von wegen alles so was denn, dass es halt irgendwelchen religiösen Leuten gefällt, sei das jetzt irgendwie in der Kantine, das Essen oder irgendwelche Gebetsräume und so, dass das halt immer mehr ins Zentrum rückt und halt von dieser ganzen akademischen Religionsklicke halt durch diese Theologiestudiengänge halt ganz stark befeuert wird, weil die das natürlich auch alles ganz großartig finden. Und da gibt es dann halt so über dieses Toleranzding und Rücksicht nehmen und so stellt man dann quasi seine Forderungen. Ja, auch das Bild schon, da kriege ich schon die Krise. Echt. Das. Ich finde es schön, da können wir endlich mal unsere Bildungsräume entkolonialisieren, weißt du? Das ist, ich finde es total, schön, weißt du? Ja, Religion macht einfach alles besser. Genau. Ja, hier haben wir dazu Hexenverfolgung. Und ja, ich muss zugeben, bis zu dem Artikel waren mir die Zahlen nicht wirklich bekannt. Ich dachte immer, dass die höher gewesen wären, auch wenn jetzt hier so 85.000 rumgesprochen wird. Und man natürlich das dann vielleicht auch im Verhältnis zur Gesamtbevölkerungszahl nehmen sollte, um dann sozusagen zu sehen, wie weit es verbreitet ist. Aber ich fand es auf jeden Fall ganz interessant. So. Hey, und so Deutschland ist die Nummer 1. Wir sind die Nummer 1, wir sind die Nummer 1. Naja, ja, aber guck mal, die Schweizer haben einen deutlich höheren Witchcraft Trials per 100.000 People Count. Ja. Da liegen wir ja noch hinter Schottland, Norwegen, Finnland, Luxemburg und Estonia. Ich finde es auch interessant, diese Diskrepanz zwischen angeschuldigt sein und dann exekutieren und irgendwie Deutschland und Schweiz, weiß ich, Frankreich auch noch so ein bisschen und Schottland ist dann sonst so, lass mal die ein bisschen irgendwie beschuldigen und dann ist aber auch gut, weißt du? Weiß nicht. Ja, wir Deutschen machen Sachen halt gründlich. Und die Schweizer sind auch so. Die Franzosen haben schon gesagt, ein bisschen Hexerei macht jeder mal, lass sie noch in Ruhe. Ja, ich glaube, das liegt auch so ein bisschen am Protestantismus. Ja. Denke ich auch. Also. Die Niederländer wieder locker dabei gewesen. Ich finde, es sagt irgendwie schon irgendwie, was so, mit im soziokulturellen, geschichtlichen Hintergrund entnehme ich diesem Bild sehr viele Informationen. Ja, steht ja sogar da in diesem Ding hier, Reformation, dann geht's hoch, dann kommt katholische Counter-Reformation. Und dann geht's wieder runter, sehr interessant, also. Da kann sich jetzt jeder ausrechnen, wer schuld war, ja? Die Ketzer, Entschuldigung. Ja, in Libyen ist es so ein Comicbuchliebhaber und Furries, die sich dort treffen, um sich zu verkleiden und Leute, die halt auch einfach nur, wie heißt das? Degeneriert sein wollen. Nein, die sind noch nicht degeneriert. Nein, aber halt einfach, was so Comicbuch-Szene ist, irgendwie blöd in Libyen. Tja, irgendwie fand ich das ist auf jeden Fall, da muss man dringend bewaffnet gegen vorgehen. Ja. They were told Libya is a Muslim country, not a liberal free country. Ich dachte, das hätte nichts mit dem Islam zu tun. Also Morals ja und Modesty, es könnte jeder gewesen sein. Wahrscheinlich diese scheiß militanten Atheisten waren das bestimmt wieder. Nee, das war die Abdullah Antonio Stiftung. Apropos militante Atheisten, da hatte ich auch noch was gelesen, dass im Dritten Reich die Wahrscheinlichkeit, dass du ein Widerständler warst, weit erhöht war, wenn du konfessionslos warst. Tja, sowas war auch. Ja, da hat mir auch mal einer eine Geschichte erzählt. Also ich stand ja schon ein paar Mal irgendwo draußen mit Atheismus-Themen, so politisch. Und einer von den Leuten, die da so vorbeikamen, hat mir erzählt, dass seine Familie damals aus der Kirche ausgetreten ist, als der Pfarrer irgendwie ein NSDAP-Plakat aufgehängt hat. Er ist eher ungut, würde ich behaupten. Aber ich bin kein Experte. Ich frage da lieber die AA-Stiftung, weil ich kann das ja nicht bewerben als Bürger. Kurzer. So. Chris, der Price hatte noch irgendwie einige kurze Videos verlinkt. Die habe ich in den Twitter-Chat mal reingehauen. Ja, also das war ja mit diesem Jens Gnieser, von dem hatte ich ja schon mal erzählt. Da war ich ja auch bei dieser Veranstaltung. Das ist der, damit das Ende der Gerechtigkeit, ein Richter schlägt Alarm. Da hatten wir eigentlich schon mal drüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob der da jetzt noch irgendwelche. Aber die Clips sind auch relativ kurz. Ich kann die auch einfach mal abspielen. Blende ich das mal schon mal aus. Die sind, wie gesagt, die Adresse ist im Twitter-Kanal. Ich habe das hier schon offen bei mir. Ja, aber trotzdem kam nicht für die Leute in Libyen. Das mit der Comic-Ding, das heißt, weiß nicht. Ja, wo ist, also ja, das zeigt aber halt auch wieder mal die Nähe, die gewisse Ideologien zueinander haben, ne? Also, dass gewisse Leute halt so nicht erwünscht sind. In der westlichen Comic-Szene ist das halt auch ein gewisser Teil, der eigentlich von den Ideologen da nicht mehr gewünscht ist. Und da zeigt man dann halt, da zeigen Ideologen, was sie machen, wenn sie halt nicht nur tolle Ideen, sondern auch noch die Macht haben. Ja. Sie gehen einfach hin und verbieten das, was ihnen nicht gefällt. Punkt. Ja, ich spiele jetzt mal Herrn Gnieser hier ab. Wir streben schon noch Gerechtigkeit an, aber man macht es uns schwer auf verschiedenen Dingen. Es gibt verschiedene Entwicklungen, die einem anders sind als früher. Ich nenne zum Beispiel, dass sehr viel eine Moral eine Rolle spielt, die das Recht überlagert. Der Ehrenmordprozess ist immer noch eine Sache, die die Gemüter erhitzt. Der Bundesgerichtshof hat vor einiger Zeit die Dinge klargestellt. Ich finde damit auch zu Recht. Und zwar sagt er, es kommt darauf an, ob jemand schon die Chance hatte, sich mit unseren Wertvorstellungen, unseren Gesetzen zu beschäftigen. Ja oder nein? Bei Ja gibt es keine Milderungsmöglichkeit für den Ehrenmord. Das heißt, dann müssen sich die Täter den ganz normalen deutschen Gesetzen aussetzen. Wenn man sagt, derjenige war so kurzfristig hier, dass er noch gar keine Chance hatte, sich irgendwo zu akklimatisieren und die Dinge wahrzunehmen, wie es jetzt läuft, Frauengleichberechtigung und so weiter, dann kann es zu einer Milderung kommen. Das ist aber der extreme Ausnahmefall. Also die Rechtsprechung hat hier die Dinge geklärt und ich glaube, die Bevölkerung kann sich damit auch so einverstanden erklären, wenn ich die Stimmungslage richtig wüsste. Im Moment gegen den Strich gehen. Das heißt doch eigentlich nur, dass ich dann, wenn ich Cousin Abdul im Familiennachzug nachhole, dass der das dann machen muss. Ja. Ich weiß nicht, das mit dem, man hat sich noch nicht ist ja noch nicht angekommen und weiß nicht, dass Mord Kacke ist oder Vergewaltigung oder dass Vergewaltigung strafbar ist. Warum kann ich denn als Tourist in jedem Land der Welt für solche Sachen verknackt werden? Und warum sollen wir dann eine Ausnahme auf einmal machen für jemanden? Ich weiß nicht, vielleicht braucht man dann irgendwie einen Übersetzer, der ein paar Sachen aufschreibt und wenn man reinkommt, dann bringe Leute um. Nichts töte. Nein, nichts Schwert, nichts Pistole. Oder was? Ich meine. Da gab es jetzt auch ein Somalia in Kanada, der nicht wusste, dass man nicht vergewaltigen darf, der auch freigesprochen worden ist. Und ich einfach sage, ich keine Ahnung, Alter. Ich verstehe schon irgendwie diesen logischen Hintergrund so, dass es schon sein kann, dass die Leute das wirklich nicht wissen, aber ich finde es trotzdem nicht normal, wenn ein Gericht so entscheidet. Ich weiß nicht warum, aber mir geht es durch einfach gegen den Strich. Da ist mein Unrechtsempfinden für dieses, ich wusste nichts davon. Es geht mir einfach gegen den Strich. Ich, keine Ahnung. Ich finde es einfach schlimmer, wenn du vergewaltigst. So, ich, keine Ahnung. Ja, das klingt vor allen Dingen auch so ein bisschen nach dieser Nummer mit dem hier mit der Gotteslästerung im Islam, so nach dem Motto, es ist okay, wenn du quasi kein Gläubiger bist, wenn du noch nicht zum Islam gehört hast. Aber wenn du vom Islam gehört hast, dann ist es halt so die schlimmste Sünde irgendwie, wenn du dann nicht den Islam annimmst. Ich meine, wenn jetzt ein Bürger des islamischen Staates zu uns kommt und einen Anschlag macht und meint, ich wusste nicht, dass hier Dschihad verboten ist, kommt der dann auch irgendwie davon? So, ich, was so, ich, keine Ahnung. So. Ja. Der war ja dann erst 3 Tage hier, da war nicht mal mehr offiziell gemeldet und nicht akklimatisiert. Weißt du? Ich verstehe es nicht. Wenn Sie sagen, Moral und so ein Gerechtigkeitsgefühl hat eigentlich da nichts zu suchen, wenn es ums Gesetz geht. Wenn wir plötzlich sagen, es gibt sowas wie kultursensible Rechtsprechung und es gibt einen Rabatt möglicherweise. Ja, das sieht das Gesetz natürlich schon im Grunde genommen so vor. Man muss auch die Einstellung des Täters zur Tat berücksichtigen. Das sieht das Gesetz so vor. Also war das jetzt irgendwie eine rechtsfeindliche Einstellung oder nicht? Und natürlich muss ich, das sieht das Gesetz klar vor, auch sehen, hatte jemand die Chance, sich mit den Gesetzen zu beschäftigen oder nicht? Und aus welcher verfickten Weltgegend soll denn jemand kommen, der nicht weiß, dass Mord irgendwie nicht so hundertprozentig gut ist? Ja, vor allem hier redet man jetzt so, ne? Hier redet man jetzt so, aber wenn du irgendwie wen angepackt hast und dir dabei nichts Böses gedacht hast, weil du irgendwie Signale falsch verstanden hast oder so, dann sollst du aber eingeknastet werden. Ja. Unglaublich. Stark eingegrenzt worden. Es sind nur noch ganz wenige Ausnahmefälle, in denen ein Ehrenmord, in Anführungszeichen, dieses Wort mag ich eigentlich nicht so, zu einem Strafrabatt führen kann. Im Regelfall ist das nicht der Fall. Ja, ihm ist Folgendes passiert. Er wurde von einer Pflegetochter angezeigt wegen sexuellen Missbrauchs. Und in dem Strafverfahren gab es ein Glaubwürdigkeitsgutachten bezüglich der Pflegetochter. Dieses Gutachten besagte, die Pflegetochter sagt die Wahrheit. Er wurde deshalb strafrechtlich verurteilt und saß dann ein. Das war rechtskräftig. Dann kam es zu einem Zivilverfahren. Die Pflegetochter verklagte ihn auf Schmerzensgelder. Und in diesem Zivilverfahren wurde dann festgestellt, das Gutachten, das Glaubwürdigkeitsgutachten war fehlerhaft. Und der Pflegetochter konnte man eben nicht glauben. Und das führte dann im Strafverfahren zu einem Wiederaufnahmeverfahren und zu einem Freispruch. So, und jetzt muss man eben sagen, da muss er entschädigt werden und rehabilitiert werden. Und in diesem Verfahren, darum geht es jetzt letztendlich. Wie geht man mit diesem Personenkreis um? Und auch Herr Kuss, ein ganz bedauerlicher Fall, sagt eben, mit mir ist nicht ordnungsgemäß umgegangen worden. Ich stand alleine da. Wie kommt es überhaupt zu solchen Entscheidungen? Da ist es im Regelfall so, dass die Richter und Staatsanwälte sich schon große Mühe geben. Sie werden ja auch von einer Verteidigung kontrolliert, die Wahrheit herauszufinden. Und ich glaube nicht, dass es zu so vielen Urteilen kommt, in die man zu Unrecht verurteilt wurde. Aber auch da gibt es eine große Lücke. Es gibt nämlich so gut wie keine Forschung darüber, was ist überhaupt in diesem Verfahren gewesen. Warum gab es derartige Entscheidungen, wo jemand zu Unrecht verurteilt wurde? Und da lautet eine Forderung ganz klar, da brauchen wir wissenschaftliche Untersuchungen. Wiederaufnahmeverfahren müssen untersucht werden daraufhin, was man eben besser machen kann zukünftig. Denn eins sind wir den Leuten zumindest doch wohl schuldig, dass wir versuchen, besser zu werden. Und daraus müssen wir dann eben lernen aus diesem Verfahren. Und das findet bisher geschlossen nicht statt, weil wir eben derartige Informationen überhaupt nicht bekommen. Ich kriege als Richter keine Information darüber, in welchem Bundesland gab es ein Wiederaufnahmeverfahren und warum. Ja, das waren die 4 Clips. Aber prinzipiell, ja, weißt du, dann mal erstmal jemanden holen, der sich das alles im Detail anguckt, da bin ich jetzt nicht unbedingt abgeneigt von, weißt du, also... Nee, jetzt sagt, dass da einfach alles fehlt, dass die Leute sich da wissenschaftlich miteinander auseinandersetzen, dann bin ich da eigentlich an Bord. Aber ich bin noch mit Recht nicht allzu dicke. So, ich weiß. Aber wird denn da nicht eigentlich an den Grundfesten des Rechts rum erodiert, wenn man anfängt, weil es gibt ja halt, vor dem Gesetz sind alle Menschen gleich. Warum? Warum kann ich dann auf einmal sagen, ja, aber, das heißt, weil ja er aus einem anderen Land kam. Unwissenheit schützt ja auch normalerweise vor Strafe nicht, ne? Also. Und kann ich denn annehmen, dass nur weil der aus dem Irak kam, dass der so rückständig und moralisch degeneriert war, dass die Gefahr besteht? Weil von einem amerikanischen Touristen erwarte ich das ja offensichtlich so nicht. Von dem erwarte ich, dass er das weiß. Es gab doch auch die beiden Chinesen, die vom Reichstag Foto gemacht haben und dann mit Hitlergruß bussiert sind, haben ja auch Strafe bekommen. Also das würde mich auch interessieren. Komisch, ne? Die waren sicher noch nicht so lange hier. Ja, also gerade auch als Tourist, meine Güte, Alter, wenn du von weit weg herkommst, was weißt du über Deutsche? Ha? Da war irgendwas mit Hitler. Die meisten bringen ja Hitler nicht mal mehr mit dem Holocaust in Verbindung. Also Leute aus Asien wissen das ja häufig nicht. Also, da ist das Video von der Band Slur sicher nicht unschuldig dran, dass sich auf keinen Fall jemand ansehen darf in Deutschland. Ja, in diesem Sinne, das waren die Weltraumaffen. Ja. Bis nächste Woche. Der Song heißt übrigens auch Hitler, und wenn ihr das googeln wollt, aber macht's nicht. Ist zu gut. Und nicht vergessen, Maden machen keine toten Körper. Vergesst das nicht. Du meinst, eine Made macht doch keinen toten Körper. Ja, aber nur weil ihr kulturmarxistische Maden irgendwo sieht, ne? Der Körper, der war schon vorher tot. Ja. Ich wünsche euch eine schöne Woche da draußen. Schau, Leute. Ciao.